Sie hören Die gruseligsten Orte in München, eine Sammlung von Schauergeschichten um die bayerische Hauptstadt. Das Buch erschien 2019 im Gmeiner Verlag. 1. Der Vicar von Perlach von Lutz Kreuzer. Gelesen von Josef Hossenkuhl. Auf dem Münchner Südfriedhof kann der aufmerksame Beobachter eine Geländeform unter einem Lindenhain erahnen, die auf eine keltische Festung zurückgeht. Die Viereckschanze in Altperlach. Die Bezeichnung scheint ein wenig unglücklich, weil man sich unter einer Schanze kaum einen mächtigen Schutzwall vorstellen mag. Zu jener Zeit aber, die wir späte Eisenzeit nennen, als die Menschen eben hier Schutz suchten, habe sich im südlichen Teil Oberbayerns eine Katastrophe epochalen Ausmaßes zugetragen, welche die Welt in Schutt und Asche gelegt habe, so erzählt man sich. Doch alles begann viel, viel früher. Jenseits von Pluto. Seit einer Ewigkeit hing der Koloss aus Eis und Erz wie festgewachsen in etwa 400-facher Entfernung der Erde von der Sonne in der Oortschen Wolke. Der gefräßige Brocken war die letzten 100.000 Jahre stetig gewachsen und maß etwas mehr als 120 Kilometer im Durchmesser. Als ein Stern das Gleichgewicht der Wolke durcheinanderbrachte, wurde der Koloss aus seiner Position gedrängt und stieß mit einem anderen zusammen. Eine gewaltige Explosion riss beide Himmelskörper auseinander. Die Brocken rasten auf das Innere des Planetensystems zu. Einer von 11 Kilometer Durchmesser kreuzte die Bahn des Jupiters, wo allmählich das Eis an seiner Stirn von der Sonne zu schmelzen begann. Die hellleuchtende, nebelige Koma aus Dampf, Gas und Alkohol schoss Millionen Kilometer in den offenen Weltraum hinaus. Als dieser Komet dem Mars ein wenig zu nahe kam, wurde er zum nächsten Planeten geschleudert, der glitzend wie ein Saphir auf schwarzer Seide seine Bahn um die Sonne zog. Dieser Globus aus dunklem Wasser, blauer Luft und grünem Land fing ihn ein und ließ ihn mit 12 Kilometern in der Sekunde flach auf seine Oberfläche zurasen. Der Komet tauchte in die Lufthülle ein, wurde jäh abgebremst und begann zu glühen. Kurz darauf explodierte er mit einem unvorstellbaren Knall und zerbarst in große und kleinere Trümmer, die wie eine lodernde Perlenkette auf den Erdboden zurasten. Auf ihrer Bahn nach Südwesten überflogen die flammenden Brocken einen Kontinent aus Tundren und Wäldern, bevor sie sich in atemberaubender Geschwindigkeit einem See näherten, dessen glatte Oberfläche still in der Nachmittagssonne glitzerte. Der schlimmste Tag. Es durchzuckt den Himmel, heller als jeder Blitz es vermag. Einer der Männer schreit auf. Weit oben eine Feuerkugel, die schnell größer wird und einen rauchenden Schweif hinter sich herzieht. Rasend schnell rollt sie über ihre Köpfe hinweg. Die Kugel zerschießt in unzählbare Einzelteile, wie an einer Schnur hintereinander aufgereiht am Firmament. Der Knall der Explosion folgt ein paar Sekunden später. Frauen und Kinder rennen schreiend aus den nahen Hütten herbei und klammern sich an ihre Männer und Väter, die vor dem Eingang des Halsbergwerks stehen. Nur Una, die mit ihrem Gatten Kian und ihrem 5-jährigen Sohn Derek gerade erst angekommen ist, steht abseits und beobachtet genau, was passiert. Die Feuerkugeln senken sich. Eine scheint in der Ferne genau dorthin zu zielen, wo Unas älterer Sohn Kai Haus und Schmiede der Familie hütet. Unas Mund bleibt weit geöffnet wie bei einem Schrei, doch sie bringt nichts hervor. Während alle anderen Frauen ihre Augen in den Ellbeugen vergraben oder zu Boden sehen, starrt Una zum Horizont, ihre ausgestreckte Hand halbwegs schützend vor ihren Augen. »Kai«, winselt sie und streckt ihre andere Hand nach Kian aus, der fassungslos neben ihr steht. Dann schlägt die Kugel ein. Die Erde steht in Flammen, heller als alles, was sie bisher gesehen haben. »Alle ins Bergwerk!« schreit Alan, der neue Anführer, so laut er kann, gegen den Lärm an und drängt die Umstehenden in Richtung Eingang. Der Weltenuntergang, ruft ein älterer Mann. Panisch laufen die Menschen auf die Öffnung im Berg zu und rennen hinein. Wie eine unsichtbare Wand ergreifen glutheiße Winde die Umstehenden, doch die kühlen Gänge im Berg können die Fliehenden weitgehend vor der Hitze schützen. Dann bebt der ganze Berg, der Boden schwankt, Balken und Gesteinsbrocken fallen von der Decke. Ein paar Männer, die sich über ihre Frauen und Kinder beugen, werden getroffen. Schreie gellen. Doch das Gewölbe des Stollens hält dem Grollen des Bebens stand. Die Männer, die von herabfallenden Steinen verletzt werden, verziehen ihre Gesichter vor Schmerz. Ein Mann und eine Frau, die draußen geblieben sind, kommen klagend in den Stollen gelaufen. Ihre Haare sind angesenkt, ihre Augenbrauen verbrannt. Die Frau verbirgt ihr Gesicht, das wie nach einem Sonnenbrand stark gerötet ist. Una schreit und reißt die Hände in die Höhe. »Kai«, ruft sie erneut in die flirrende Luft, als könne ihr Schrei ihren Sohn retten. Sie krümmt sich und weint. Ihr Schmerz scheint unerträglich. Denn der Tod ihres Vaters, des alten Anführers Albin, seine Bestattung und sein Bergwerk haben zwar ihren Jüngsten, ihren Mann und sie vor dem Untergang gerettet, doch ihre Heimat ist mit einem Schlag verbrannt und ausgelöscht. Das Zeichen. Die ewige Finsternis. Die Götter versinken in ewiger Ohnmacht, wie es unser Vater schon gefürchtet hat, sagt Unas jüngerer Bruder Wahan leise, als er gemeinsam mit Alan, seinem älteren Bruder und neuen Anführer der Sippe, den hölzernen Dolmen des Patriarchen verschließt. Wahan fröstelt. Es ist kalt wie im Winter. Es will kaum Tag werden, fügt Alan hinzu und blickt in den Himmel, der von dunklem Grau verhangen ist. Feiner Staub fällt aus der Luft und bedeckt das Land unter einer Schicht aus grauem Gesteinsmehl. Una kann es kaum erwarten. Ihr Bruder hat beschlossen, sie, ihren Mann und ihren kleinen Sohn zu begleiten. Der überstürzte Abschied von der trauernden Sippe fällt schwer. Doch Wahan verspricht, zurückzukehren, um von der Reise zu berichten und darüber, wo Kian, Una und der kleine Derek sich niederlassen werden. Denn eines ist ihnen allen klar. Kians Schmiede gibt es nicht mehr. Insgeheim aber hofft Una, dass die Götter ihren Sohn Kai verschont haben. Doch die Hoffnung verlässt sie zusehends, je weiter sie durch verbranntes Land ziehen. Das plötzliche Schmelzwasser, das aus den nahen Bergen heranrauscht, hat die Flüsse über die Ufer treten lassen und die Weiden in Schlammebenen verwandelt. Schon bald kann der kleine Derek kaum noch weitergehen. Nach 4 kraftraubenden Tagen stehen sie am Rande einer Eindellung, die es zuvor hier nicht gegeben hat. Der letzte Wasserschlauch aus Ziegenfell ist fast leer, ihre Essensvorräte gehen zur Neige. Kein Baum lebt mehr, kein Strauch. Keine Tiergeräusche sind zu hören. Alles ist tot. Die Erde riecht verkohlt. Una hat Derek an der Hand und starrt in die endlose Trostlosigkeit. Kian geht in die Hocke und legt die Hand auf den Boden. Er zieht sie zurück. »Heiß«, ruft er erstaunt und schüttelt die Hand. »Hier lebt nichts mehr.« Wahan lässt den Blick über die zertrümmerte Landschaft schweifen. »Wo ist eure Behausung?« fragt er mit gedämpfter Stimme. Kian blickt in das flache Becken hinab, aus dem es dampft. Nichts ist mehr übrig. Der Weiler mit seinem Haus und die Schmiede sind einfach verschwunden. Er richtet sich langsam auf. »Dort unten muss sie gewesen sein«, sagt er mit gebrochener Stimme. »Wie kann das sein?« fragt er ins Leere. »Wie kann ein ganzes Haus verschwinden?« »Es sind 3 Häuser«, sagt Una, jeder Regung beraubt. Sie zittert. »Dein Haus und die beiden unserer Nachbarn.« Kian nimmt sie an die Hand und führt sie von der Stelle weg. Wahan folgt ihnen, während der kleine Derek an der Seite seiner Mutter hängt und weint. »Wir sind in einer anderen Welt angekommen, Kian«, sagt Una leise schluchzend. »Wohin sollen wir nur gehen?«, fragt sie. »Wir haben nichts mehr.« »Wir gehen zu Reik und seiner Familie. Sie werden uns...« »Reik hat nur eine kleine Hütte«, wirft Una ein. »Er kann uns nicht alle aufnehmen.« »Doch«, sagt Kian entschlossen. »Er muss. Er ist mein Bruder. Sie werden uns helfen. Er hat eine kleine Schmiede. Ich werde sie neu bauen. Wir bauen ein Haus dazu. Es wird schon gehen. Kommt, wir machen uns auf den Weg.« »Eine neue Schmiede?«, fragt Una ungläubig. »Du hast niemand mehr, der dir etwas abkauft, Kian. Für wen willst du schmieden?« Ihre Stimme klingt gereizt. Kian sieht zu Boden, dann hebt er den Blick und legt den Kopf zur Seite. Wahan sieht in seinem Gesicht, dass ihn etwas beschäftigt. Er blinzelt in den Himmel. »Vielleicht hat er uns etwas geschickt«, murmelt Kian leise vor sich hin. »Wohin gehst du?«, fragt Wahan und zieht die Augenbrauen kraus. »Ich habe ein Gefühl, dem ich nachgehen muss. Für irgendwas muss das alles gut sein«, sagt Kian. »Eine solche Strafe haben wir nicht verdient. Gib Acht auf Una und Derek. Mach deine Pause.« Wahan geht zu Una, die immer noch reglos neben dem quengelnden Derek steht, setzt sich neben sie auf einen warmen Stein und nimmt Derek auf seinen Schoß. Kian schreitet langsam am Rand des Kraters entlang. Ab und zu bleibt er stehen und stochert mit seinem Schwert im Boden herum. Dann bückt er sich, hebt eine Handvoll Erde auf und betrachtet sie eindringlich. Er geht erneut zwei Schritte und stochert. Und ein drittes Mal. Dann winkt er Wahan zu sich. Er hält seinen Lederbeutel in der Hand, öffnet ihn und gibt Wahan den Rest Brot, den er darin aufbewahrt hat. »Hier, nimm das. Steck es in deinen Beutel, Wahan.« Wahan verstaut das Brot und hockt sich neben ihn. Kian nimmt Wahans Hand. »Vorsicht, es ist sehr warm«, mahnt er, bevor er den Inhalt seiner Hand vorsichtig hineinrieseln lässt. Wahan sieht es sich näher an. Was er erkennt, lässt ihn derart staunen, dass er den Kopf zurückzieht. Er erkennt in der Erde eine Anhäufung kleiner schwarzer Kugeln in seiner Hand, kleiner als Grassamen. »Was ist das?«, fragt er. »Ich weiß es nicht, aber sie sind sehr hart und sehr schwer.« »Eins ist sicher, Wahan. Das hat Taranis vom Himmel geschickt.« Wahan erschrickt. »Wer sonst hätte das bewirken können?«, fragt Kian. »Diese Kugeln habe ich nie zuvor gesehen. Sie sind überall.« Er macht eine ausschweifende Bewegung mit dem Arm. »Es ist ein Zeichen. Es ist für mich bestimmt. Das Ding aus dem Sternenmeer hat nicht irgendwas, sondern meine Schmiede getroffen.« Wahan ist sprachlos. Dann murmelt er: »Ein Zeichen. Glaubst du, dass du damit etwas anfangen kannst?«, fragt er und deutet auf die Erde in seiner Hand. »Ich weiß es nicht, aber ich werde es versuchen. Ich werde ein Schwert aus den Kugeln schmieden. Ein Schwert aus dem Himmel.« Kian fährt fort, seinen Beutel mit den schwarzen Kugeln zu füllen. Wahan springt auf und läuft zu Una zurück. Er übergibt ihr das ganze Brot aus seinem Beutel. Er kommt zurückgerannt und ruft: »Wir füllen beide Beutel. Es soll ein großes, scharfes Schwert werden.« Die Streuner. Lange ziehen sie den Weg entlang in Richtung Westen. Sie suchen die Sonne, doch der Himmel ist immer noch dunkel. Sie wollen zum großen See. Una hat schon seit Stunden nicht mehr gesprochen, ihr klebt die Zunge am Gaumen, Derek wimmert vor sich hin. Bald werden sie Wasser finden und endlich trinken können, denkt sie. Immer wieder wischt sie dem erschöpften Jungen den Staub aus dem Gesicht. Als sie an dem See ankommen, stehen sie vor dem Nichts. Kian sagt leise: »Kein Wasser. Verschwunden«, flüstert Wahan. Die verbrannten Bäume auf den beiden Inseln im See ohne Blätter. Ihre verkohlten Äste hängen herab. Der Boden vertrocknet und rissig. Am Ufer alles kahl. Keine Tiergeräusche. Keine Mücken. Nichts. Sie trinken die letzten Tropfen aus dem Wasserschlauch. Resigniert lassen sie sich nieder und schlafen mutlos auf dem noch warmen Boden ein. Einen Tag lang gehen sie weiter nach Westen, geplagt von Hunger und Durst. Der Himmel ist verdunkelt vom Staub, die wärmende Sonne fehlt und der Boden ist ausgekühlt. Derek fröstelt. Dann kommen sie zu einer angekohlten Hütte. Der Wald besteht nur noch aus versenkten Stämmen. Kian geht näher auf die Hütte zu und zieht neben ihr den Kadaver einer Kuh. Kian ruft etwas. Ein gebückter Mann und eine alte Frau kommen heraus. »Was wollt ihr?« fragt die Frau laut krächzend. Kian wendet sich an den Mann, der sich mit beiden Händen an einem langen Stock stützt. »Habt ihr vielleicht Wasser für uns und vielleicht einen Platz zum Schlafen? Meine Frau und der kleine Junge, sie...« »Haut ab!« schreit die Frau noch lauter. »Wir haben keinen Platz für euch. Geht!« Kian bleibt ruhig. »Ihr habt Glück. Euch ist nicht viel passiert. Weiter unten, von wo wir kommen, ist alles zerstört. Einfach weg. Alles ist weg. Habt ihr andere Menschen gesehen?« »Sie haben uns das Vieh gestohlen«, sagt der Mann leise. »9 Männer. Sie haben nichts gesagt, als sie kamen. Unser Junge wollte sie vertreiben. Tapfer war er. Den ersten hat er noch in sein Schwert getrieben. Die anderen haben ihn mit Knüppeln erschlagen. Dann haben sie mit seinem Schwert unsere Kuh geschlachtet.« »Streuner«, sagt Kian. Der Alte nickt. »Ja, es waren Streuner. Überall Brandwunden, schmerzverzerrte Gesichter. Sie haben die Kuh massakriert, sie aufgeschlitzt und ihre Wunden in dem Blut gebadet. Dann haben sie das rohe Fleisch gefressen und sind wieder verschwunden mit unseren beiden Ziegen.« »Was habt ihr dort am Gürtel?« fragt die Alte und schielt auf den Lederbeutel, in dem Kian die Erde mit den schwarzen Kugeln aufbewahrt. Kian legt schützend die Hand auf den Beutel und hält ihn fest. »Nichts, was euch interessieren könnte«, sagt er bestimmt. »Zeigt her, was ihr dort habt. Dann könnt ihr vielleicht das Wasser haben«, krächzt sie. Der Alte schubst seine Frau zur Seite. »Hört nicht auf sie.« »Ich bin Kian, der Schmied. Das ist meine Familie.« Er zeigt auf die drei anderen. »Mein Schwert, Wahan und ich, wir können euch beschützen.« »Dürfen wir nun von eurem Wasser nehmen?« fragt er. »Nehmt euch Wasser dort aus dem Brunnen«, sagt der Alte. »Aber er ist fast versiegt, und dann geht wieder. Wir haben nichts mehr, was ihr beschützen könntet.« Der Wall. »Kian, ihr lebt«, ruft Reik überrascht und blickt zu seinem Bruder auf, der ihn um mehr als einen Kopf überragt. »Wir haben schon gedacht, ihr seid alle tot.« Er tritt einen Schritt zurück und streckt zur Begrüßung die Arme aus, was Kian erschöpft erwidert. Kians tellergroße Hände lassen die seines Bruders fast vollständig verschwinden. »Kommt herein«, bittet Reik die Ankömmlinge. »Mila, gib ihnen heiße Milch. Sie sehen aus, als bräuchten sie dringend Stärkung.« »Ihr kennt Wahan noch nicht«, sagt Kian in die Runde. »Unas jüngerer Bruder.« Mila verneigt sich kurz. Sie geht zu Una und drückt sie fest an sich. »Una, Derek, kommt, setzt euch an den Tisch.« Sie nimmt Dereks Hand und führt ihn zu der hölzernen Bank. In der Hütte brennt ein offenes Feuer. Hier ist es dunkel und rauchig, aber warm. »Verdammt kalt geworden draußen«, bemerkt Reik. »Ja, die Sinne sind verdunkelt vom Staub.« Mila geht zur Feuerstelle hinüber, wedelt mit der Hand und kneift die Augen zusammen, gießt Milch in einen Kupferkessel und schwenkt ihn über dem Feuer. Der Rauch hängt unter dem kleinen Loch im Dach wie ein Bündel Wolle. Seit Tagen zieht der Rauch nicht mehr ab. Der Himmel ist voller Staub, sagt sie und gießt die heiße Milch in 4 tönerne Schalen. Wir haben den großen Feuerball gesehen und den Knall und den Donner gehört. Von anderen haben wir erfahren, wie es dort zugegangen ist. Eine vorüberziehende Familie hat es uns erzählt. Sie waren auf dem Weg zu ihren Verwandten, die am großen Strom Donwi leben. Raik zeigt mit der Hand nach Norden. Wir haben ihnen zu essen und zu trinken gegeben. Aber wie konntet ihr überleben? Fragt er. Der Feuerball war gewaltig. Wir hatten großes Glück, sagt Kian und erzählt ihnen, wie sie zum Bergwerk gezogen sind. Wahan hat uns aufgesucht in unserem Haus, sagt Kian. Seit 5 Jahren haben er und Una sich nicht gesehen. Es war für Una nicht einfach, als Wahan uns erzählte, dass Albin, ihr Vater, gestorben ist. Er war ein alter Mann, sagt Wahan sanft mit tiefer Stimme. Es kam für uns alle nicht überraschend. Aber er hat Derek noch nie zu Gesicht bekommen, klagt Una. Der kleine Derek sieht zu seiner Mutter auf. Sie weint. Als er seinen Namen hört, springt er auf und läuft zu ihr. Sie nimmt ihn in die Arme und drückt ihn an sich. »Wo ist Kai?« fragt Raik mit einem ahnenden Blick. »Wir haben ihn nicht mehr gesehen«, sagt Una. »Er ist weg.« »Weg?« fragt Mila. »Einfach weg«, antwortet Una. Raik und Mila starren sie an. »Hier, trinkt«, sagt Mila leise und reicht Una und Derek die Schale mit Milch. Una rührt die Milch nicht an. Derek trinkt gierig davon und setzt die Schale erst auf den Tisch, als sie leer ist. »Es wird eine unruhige Zeit werden, Raik«, sagt Kian und legt seinem Bruder die Hand auf die Schulter. »Es sind Streuner unterwegs. Sie nutzen die Lage für sich. Sie überfallen Bauern und töten Mensch und Vieh.« »Hör zu, Kian, ich weiß nicht, wohin ihr unterwegs seid, aber seid vorsichtig«, sagt Raik mit ahnungslosem Blick. Kian sieht ihn lange an. »Raik, wir können nirgendwo hin. Wir haben nichts mehr. Unser Haus, die Schmiede, unser Erstgeborener, alles nicht mehr da. Der Himmel hat alles vernichtet. Unsere Vorräte sind zu Ende. Die letzten Tage waren hart. Wir sind froh, hier zu sein.« »Vernichtet? Wie kann das bloß sein?« »Er wäre auch uns auf den Kopf gefallen, wenn wir nicht zu den Bergleuten gegangen wären, zu Unas Sippe.« Raik nickt, seine Brauen und sein Mund aber verraten, dass er immer noch nicht versteht. »Als wir am Bergwerk ankamen, war der Dolmen schon errichtet, um Albin für immer aufzunehmen, als plötzlich das Feuer hinter uns vom Himmel fiel und Kai...« Er macht eine Pause. »Wir sind hier bei dir, weil wir bleiben müssen.« Raik atmet tief durch, will etwas sagen. »Das ist keine Frage«, kommt Mila ihrem Mann zuvor. »Natürlich bleibt ihr. Wir rücken zusammen.« »Und sei auch du uns willkommen, Wahan.« »Was ist, wenn die Streuner zurückkommen?« fragt Raik und kaut einen Fingernagel. »Es ist gut«, sagt Wahan, der einen Schritt vortritt, »dass wir bei euch sind. Dann haben wir 3 Schwerter.« Mit verschlagenem Blick sieht Raik zu Mila hinüber und nickt vorsichtig. »Mit Finn, dem Nachbarn, sind es 4. Er ist ein kräftiger Kerl und ein guter Freund. Seine Frau und Mila versorgen unsere Familien oft gemeinsam. Und sein großer Sohn ist auch schon kräftig. Hört zu«, ergänzt Kian. »Wir wollen euch nicht zur Last fallen in eurem Heim. Wir bauen uns eine eigene Hütte nebenan. Deine kleine Schmiede, ich werde sie für uns ausbauen.« Als er das sagt, betastet er den Beutel an seinem Gürtel. Raik bemerkt es, wendet seinen Blick auf Kians Hand und fragt, »Was trägst du in dem Beutel?« »Ich werde es dir zeigen, wenn ich deine Schmiede ausbauen darf«, sagt Kian. »Es kommt aus dem Himmel.« »Ihr seid uns willkommen«, sagt Raik und richtet sich auf. Aber was hier gebaut wird, bestimme ich.« Mit trotzigem Blick versucht er, Kian standzuhalten und wartet auf seine Reaktion. »Es ist doch genügend Platz hier innerhalb eures Walls. Wenn du uns hilfst, Raik, dann können wir es vor dem Winter schaffen.« Raik sagt nichts, doch seine Mundwinkel zittern. Wahan tritt von hinten an Kian heran, legt ihm die Hand auf die Schulter und drückt sanft zu. »Raik, du hast doch heute erst einen Hirsch erlegt«, ruft Mila plötzlich. »Es wird für ein paar Tage reichen, für uns alle. Und ich werde mit Una gemeinsam ein paar kräftige Brote mehr backen.« Kian lehnt sich zurück, tätschelt Wahans Hand, bewegt den Kopf kurz nach hinten und wendet sich an Raik. »Danke, mein Bruder. Dann können wir morgen gleich mit dem Bau beginnen.« Raik sieht seinen Bruder resigniert an und nickt schließlich. »Ja, als erstes werden wir aber die Schanze höher bauen«, sagt er. »Wir haben schon vor 3 Wintern damit angefangen, aber der Wall ist nicht fertig geworden. Ich frag morgen bei Sonnenaufgang Finn, unseren Nachbarn. Der Wall muss uns schützen nach allen Seiten. Wir müssen uns gegen die Streuner verschanzen.« Der Bruderstreit. »Gut so«, ruft Raik über den Wall gebeugt. Finn sieht nach oben, winkt ihm zu und harkt weiter Lehm aus dem Graben, während sein 12-jähriger Sohn einen der Weidenkörbe damit füllt. Der Atem der Männer kondensiert vor ihren Gesichtern. Es ist immer noch dunkel und bitterkalt, wie schon die letzten Tage, ungewöhnlich für die Jahreszeit. »Hochziehen«, ruft Finn seinem älteren Sohn Gail zu, der oben auf der Wallkrone steht. Der Junge zieht am Seil. »Kian, was ist los mit dir?«, fragt Raik gereizt, während er ein Reisigbündel auf den Wall wirft. »Seit heute Morgen redest du nicht mit uns. Was hast du?« Raik streut die Zweige gleichmäßig auf die festgestampfte Lehmschicht in der Verschalung aus Weidengeflecht, ohne Kian aus den Augen zu lassen. Kian schüttelt den Kopf und verteilt den klebrigen Lehm auf die Reisigfläche, bevor er den Korb wieder hinunterwirft. Wahan beginnt, den Lehm mit einem flachen Stein festzuklopfen. »Ich weiß, woran er denkt. An sein Himmelsschwert«, sagt er angestrengt, als er den Stein in die Höhe wuchtet. Raik sieht ihn argwöhnisch an. »Gibt's etwas, was ihr mir sagen wollt?«, fragt der Barsch an Kian gewandt. Kian schüttelt den Kopf. »Nein, ist schon gut.« »Mach weiter, Raik.« Raik wird wütend. »Los! Sag schon«, schreit er. »Das hier ist mein Besitz. Hier bestimme ich, was passiert. Du hast hier nichts zu entscheiden.« Zornig packt er Kian beim Gürtel. »Los, sag, was du mir verschweigst. Was trägst du in dem Beutel bei dir?« »Raik, lass gut sein«, sagt Kian und reißt Raiks Hand von seinem Gürtel weg. Das macht Raik noch wütender. »Du kommst hierher, bringst deine ganze Familie mit und verlangst von mir einen Unterschlupf. Und jetzt spielst du dich auf, als wärst du der Sippenführer«, schreit Raik ihm ins Gesicht. Wahan geht dazwischen. Hey, langsam. Brüder streiten sich, ja. Das war bei mir und meinem Bruder auch so, aber nicht jetzt. Spätestens die Streuner werden euch zeigen, dass ihr zusammenhalten müsst. Also lasst das.« Wahan rüttelt an Raiks Arm und hält Kian mit dem anderen Arm auf Abstand. Kian entspannt sich. »Raik, dein Bruder macht sich Sorgen.« »Was ist das mit dem Himmelsschwert? Was ist in euren Beuteln?« schleudert Raik Wahan voller Zorn entgegen. Dann zu Kian. »Was kochst du wieder für ein Süppchen mit deinem Taranis, Gott des Donners?« spottet er. »Er hat dein Haus zerstört und dir den Sohn genommen. Begreifst du das nicht? Du und deine Götter. Erbärmlich ist das. Und war es schon immer.« »Du bist gottlos, Raik«, sagt Kian ruhig. »Daran kann ich nichts ändern. Aber ich kann etwas tun, um uns zu beschützen.« »Raik, es ist wegen der Streuner«, sagt Wahan. »Beruhige dich. Dein Bruder kennt sie.« »Die Streuner haben Knüppel aus Holz«, sagt Raik und zieht sein Schwert langsam aus der Ziegenlederscheide. Sie haben sich bewaffnet, antwortet Kian, mit Schwertern, wie wir sie haben. Jetzt, da sie aus ihren Löchern kriechen, werden sie noch gefährlicher, weil sie sich zusammenrotten. Ihre Zeit ist gekommen. Und eure Schanze ist weit und breit der einzige Hof, wenn man von Süden kommt. Ja und? Deshalb bauen wir doch diesen Wall aus, gibt Reik zurück. Ja schon, aber wie lange kann dieser Wall die Meute dieser blutrünstigen Geschöpfe aufhalten? Fragt Wahan. Die Streuner sind eine Bande von verkommenen Taugenichtsen, und sie haben nichts zu verlieren. Reiks Gesicht verfinstert sich. Der Graben muss noch tiefer werden und der Wall noch höher, schreit er seinem Freund Finn zu, als suche er nach einem Verbündeten. Der nickt. Reik, hörst du mir zu? Fragt Wahan ihn. Was ist schlecht an dem Wall? Will Reik trotzig wissen. Nichts ist schlecht daran, nichts, schließt Wahan. Aber wir brauchen neue Waffen, bessere Waffen. Neue Waffen, warum? Kian mischt sich ein. Die Streuner haben früher die Menschen überfallen, sie verprügelt und halbtot liegen lassen. Jetzt haben sie Schwerter. Sie töten die Menschen. Eine Mörderbande. Wir brauchen bessere Schwerter, die ihre zerschlagen können. Und ich kann sie schmieden. Mit dem hier, sagt er und hebt den Beutel in die Höhe vor Reiks Gesicht. Reik zischt spöttisch. Bevor er etwas erwidern kann, hängt Kian den Beutel zurück an den Gürtel und fügt hinzu, »Kommt, lasst uns den Wall weiterbauen.« Dann wendet er sich ab. Das Schwert. Die raue Melodie der Hammerschläge lässt die Nacht keine Ruhe finden. Wahan steht an dem faltigen Balg aus Schweinsleder, den er ohne Unterlass bewegt, um mit dem Luftstrom die Kohlen in der kleinen Esse zu befeuern. Unermüdlich schlägt Kian auf das beinlange Eisen ein, das er wieder in die Kohlen legt, bis es weiß glüht. »Ist es nicht zu lang?« ruft Wahan ihm zu. »Reik wollte wohl einen Beschlag daraus machen. Ich probier es einfach aus,« antwortet Kian. Neben der kleinen Esse steht eine Schale mit den schwarzen Kugeln vom Rand des Einschlagkraters, die Kian mit Wasser von der Erde befreit hat. Ein Drittel der Kugeln arbeitet er vorsichtig in die eiserne Strecke ein. Er nickt Wahan zu, der den Balg noch kräftiger bedient. Sofort lodert das Feuer auf. Kian bringt das Eisen zum Glühen, faltet und verflacht es mit seinen kräftigen Hammerschlägen und nickt Wahan erneut zu, bevor er es in die Glut zurücklegt. 20-mal faltet er das Eisen auf diese Weise und schmiedet es mit den Kugeln zusammen, legt es zum letzten Mal in die Glut. Dann klopft er es an beiden Rändern über die gesamte Länge dünner und nach vorn spitz zu, bis die Form eines Schwertes erkennbar wird. Durch die Bearbeitung mit Kians Hammer ist es an den Schneiden messerscharf. Kian taucht die Klinge in eine Wanne mit Hirschblut, das augenblicklich zischend verdampft. Wahan rümpft die Nase. Stinkt bestialisch. Aber macht sie hart, sagt er grinsend. Kian hält das Schwert in die Höhe und blickt an der scharfen Klinge entlang. Ein so langes Schwert hat noch niemand geschmiedet, Kian. Bring Reik her, sagt Kian, schneidet ein Stück Leder aus einer Haut und umwickelt damit den nicht zur Klinge geschmiedeten Teil des Schwertes, so dass ein Knauf daraus wird. Als Reik eintritt, geht Kian auf ihn zu und hält ihm das lange Schwert entgegen. »Nimm's und schlag zu, so fest du kannst«, fordert Kian ihn auf und hält sein altes Kurzschwert schräg in die Höhe. Reik starrt ihm in die Augen. Dann umfasst er den Lederknauf fest mit beiden Händen, holt weit aus, schreit aus voller Kehle und schlägt mit brachialer Kraft auf Kians Schwert ein. Mit einem unerträglichen hellen Ton zerschellt das kurze Schwert in Kians Hand, während Reik die vibrierende Klinge unbeschadet in den Händen hält. Er steht wie angewurzelt da. Reik lacht laut auf. »Mein Bruder mit einem halbierten Schwert in der Hand!« Sein Lachen klingt wahnsinnig. »Es ist jetzt deins«, beruhigt ihn Kian. Reik sieht auf das Schwert in seinen Händen und flüstert, Dieses Schwert bringt Unglück. Zischend fügt er hinzu, niemand kann ein solches Ding für den Kampf verwenden. Man muss es mit zwei Händen halten, ohne Schild. Mit weit aufgerissenen Augen sieht er Kian an. »Ich hab schon ein Schwert. Ich brauch deine Waffe nicht.« Schließt er verächtlich, wirft das Langschwert zu Boden und verlässt die Schmiede mit langen Schritten. Die Schlacht. Derek sitzt hinter dem Tisch, dreht den Kopf zur Seite und fragt Mila, die gerade dabei ist, einen Laib Brot aufzuschneiden, »Warum haben eigentlich alle Angst vor den Streunern?« Mila stutzt überrascht. Sie setzt sich neben den Kleinen und antwortet, »Naja, die Streuner plündern und stehlen und manchmal schlagen sie Leute tot.« »Aber wir haben Schwerter«, sagt Derek laut. »Und deshalb müssen wir keine Angst vor ihnen haben«, schiebt Una hinterher. »Bekomme ich auch eins?«, fragt der Junge mit leuchtenden Augen. »Ja, sicher, aber jetzt noch nicht«, sagt Una und lächelt. »Wann?« »Erst, wenn du es durch die Luft schwingen kannst. Dazu musst du noch stärker werden und deinem Vater und Reik helfen, den Wald zu bauen.« Der Junge nickt und erhebt sich mit einem lauten Gähnen. Mila lacht. »Komm her, mein Kleiner.« Sie hebt den Jungen in die Höhe und setzt ihn auf ihre Schultern. »Du bist so nachsichtig mit ihm«, ermahnt Una ihre Schwägerin mit einem gütigen Lächeln. »Er muss lernen zu arbeiten.« »Als ich ein Kind...« »Ja, ja, ich weiß, Una«, sagt Mila gütig und setzt den Jungen wieder auf den Boden. »Als du in seinem Alter warst, musstest du in den Berg kriechen, um Salz zu schlagen, und ohne deinen Vater Albin wärst du nicht die, die weiß, was harte Arbeit ist.« Una senkt den Kopf, nickt und lässt einen melancholischen Zug um ihren Mund erkennen. »Ja«, haucht sie, »Albin, mein Vater, der große Anführer unserer Sippe«, sagt sie und fasst ihren Sohn bei den Armen, die seit Anbeginn der Zeit in den Bergen lebt und arbeitet. Derek sieht ihr in die Augen und hört gebannt zu. »Ich habe als Kind lernen müssen, mein Junge, durch die engen Stollen zu kriechen und nur im Licht eines glimmenden Holzspans zwischen meinen Zähnen das Salz aus dem Gebirge herauszuholen.« »Hast du dich gefürchtet?« fragt der Junge. »Ja, ein wenig. Aber das Salz hat uns reich gemacht. Schon unsere Vorfahren hatten stets warme Kleidung, genügend Essen und feste Hütten. Dennoch war ich froh, als dein Vater, der Waffenschmied, mich nach 15 Wintern zur Frau genommen und zu seiner Hütte in die sonnige Ebene, weit vor den Bergen an den großen See geführt hat.« Sie schluckt und atmet tief. »Und das ist der Grund, warum deine Mutter heute noch so gebückt herumläuft«, sagt Mila lachend. »Und nun geh hinaus, hilf deinem Vater«, sagt Una und gibt dem Jungen einen Klaps auf das Hinterteil. Derek läuft strahlend hinaus. Das Geräusch ist beängstigend. Derek kommt mit verzerrtem Gesicht ins Haus gelaufen und schreit, »Sie kommen!« »Wer kommt?«, fragt Una, die mit Mila, Finns Frau und ihren Kindern am Tisch steht und Teig vorbereitet. »Die Streuner! Draußen, draußen, draußen die Streuner!« schreit Derek außer Atem. Kian steht in der Tür und nimmt sein Langschwert in die Hand, das er gleich neben dem Eingang in einer Nische bereitgestellt hat. »Beginnt mit dem Weidengeflecht. Es wird Zeit für den Wicker.« »Reik will keinen Wicker«, protestiert Mila. »Tut, was ich sage«, befiehlt er kalt. »Fangt an! Wir werden unsere Feinde opfern, wie wir es schon immer gemacht haben«, sagt er und verlässt das Haus. »Es gibt nur noch eine Stelle, wo sie hochkommen können«, erklärt Finn und zeigt in Richtung Süden, wo der Wall über eine Strecke von etwa 3 Meter noch nicht erhöht ist. »Alle anderen Stellen sind so tief, dass sie den Graben und den Wall nur mit langen Leitern überwinden könnten.« »Was ist mit dem Eingang?«, fragt Kian. Finn grinst. »Wir haben den Graben gestern Abend durchgezogen. Eine Brücke haben wir noch nicht gebaut. Und das Tor ist fest und dick.« »Gut. Lass uns zusehen, was sie machen.« Sie verteilen sich auf dem Wall und spähen nach allen Seiten. Doch die Luft, aus der immer noch vereinzelt grauer Puder fällt und die voller Nebel hängt, ist für ihre Blicke undurchdringlich. Von der Ostseite ertönen wilde Schreie. Finns älterem Sohn steht die Angst ins Gesicht geschrieben. »Finn, schick ihn nach Hause«, sagt Wahan leise. Finn nickt, doch der Junge beschwert sich. »Vater, ich will bleiben.« »Geh in die Hütte, Gale. Beschütz die Frauen und Kinder.« Widerwillig trottet der Junge ins Haus. Aus dem Nebel tauchen zahlreiche Männer auf, schaurige Gestalten mit gnadenlosen Blicken und zerfurchten Gesichtern, die meisten bewaffnet mit Knüppeln und langen Stöcken, etwa 10 mit Schwertern. Kian zählt fast 4 Dutzend Männer. »Das werden wir schaffen müssen«, sagt Wahan ruhig. Die Angreifer erkennen schnell, wo die Schwachstelle im Wall ist. Sie füllen den Graben unterhalb der Stelle mit Steinen und Reisig und springen hinüber an den Wall. Sie lehnen die langen Stöcke daran und hieven sich hoch. Die 4 wehren einen nach dem anderen mit harten Schwerthieben ab. Doch je mehr von den Angreifern getroffen in den Wallgraben zurückfallen, desto höher kommen die Nachrückenden, indem sie auf deren tote Leiber steigen. Und zum Schluss kommen die mit Schwertern bewaffneten Männer. Sie schaffen es schnell hinauf bis zur Wallkrone, indem sie sich an dem Weidengeflecht des Gerüsts festhalten. Der Erste stürzt auf Finn los. Finn, ein kampferprobter und starker Mann, trennt dem Angreifer den Arm ab. Sofort ist der nächste Streuner zur Stelle. »Schlag die Weidenruten ab!« ruft Kian Finn zu. Finn hackt auf die Hände der Männer ein, die sich an den Weidenstöcken festhalten. Nacheinander lassen sie los und springen zurück in den Graben oder weichen zur Seite aus. 3 weitere Streuner finden unter Kians Hieben den Tod und fallen in das Innere der Wallanlage. Wahan stößt einem das Schwert in die Eingeweide und wirft ihn in den Graben. Ein riesiger Kerl, fast so groß und noch kräftiger als Kian, bewegt sich auf Raik zu. Er hebt seine Waffe und drischt auf Raiks Schild ein, der beim 3. Schlag zerbirst. Raik wehrt sich verzweifelt und tapfer. Kian sieht den Kampf aus dem Augenwinkel, ist mit 2 anderen Angreifern beschäftigt. Dann, bevor Kian eingreifen kann, schneidet der riesige Kerl Raik mit einem Satz die Kehle durch und stößt seinen Körper in den Graben hinab. Kian lässt einen Schrei los, holt aus, massakriert seine beiden Feinde gleichzeitig, wirft sich mit ganzer Kraft auf den riesigen Mörder seines Bruders. Als der Kian seine Klinge entgegenhält, durchtrennt Kian sein Schwert klirrend mit einem Hieb. Der Mann hält nur noch den Knauf in der Hand. Er will über den Wall springen, doch Kian durchbohrt ihn von der Seite. Der Mann sinkt auf die Knie. 2 weitere Männer versuchen sich an Wahan. Kian springt ihm zur Seite und zertrümmert ihre Schwerter mit wenigen Hieben. Wehrlos springen sie in den rettenden Graben hinab. Blutüberströmt stoßen die 3 Männer auf dem Wall einen Schrei aus. Wahan eilt zu Raiks Mörder und hält ihn wütend am Haarschopf fest. Er setzt an, um ihm die Kehle durchzuschneiden, als Kian neben ihn tritt. »Lass ihn! Er soll noch leben«, sagt er. Wahan lässt ab. Der Mann fällt zu Boden. Die beiden Gegner Wahans, die die Flucht ergriffen haben, reißen Raiks toten Körper aus dem Stapel Leichen heraus und trampeln auf ihn herum. Kian läuft wutentbrannt auf der Wallkrone hin und her und schreit. Er will hinterher springen, doch Finn und Wahan halten ihn mit aller Kraft zurück. 10 weitere Streuner verfallen in Hohn- und Spottgeschrei. Sie packen Raiks Leiche, schleifen sie hinter sich her in den dichten Nebel. Für eine kurze Zeit ist es ganz still. Die Tür der Hütte öffnet sich. Die Frauen und Kinder rennen mit offenen Armen heraus und bleiben triumphierend am Fuß des Walls vor den Männern stehen. Kian hält sich krampfhaft am Wall fest und starrt in die Leere der kalten Ebene. Mila erkennt als Erste, dass einer der Männer fehlt, und sie ruft zitternd, »Wo ist Raik?« Der Weidenmann. Am Tag nach Raiks Tod fühlt Kian sich noch immer schuldig, seinen Bruder nicht genügend verteidigt zu haben, und auch seinen Leichnam hat er nicht retten können. Mila kommt zaghaft und mit verquollenem Gesicht auf ihn zu. »Dich trifft keine Schuld, Kian. Du hast alles versucht. Die Streuner hätten uns auch gefunden, wenn ihr nicht hierher gekommen wärt, und wer weiß, was dann geschehen wäre.« Sie legt ihm die Hand auf den Arm, bis er nickt. »Kian, wir werden den Weidenmann flechten. So wie du es angewiesen hast, Tag und Nacht. und dann werden wir Taranis das Opfer bringen, damit er uns wenigstens in Zukunft beschützt. 2 Tage später sind Kian, Wahan, Finn und sein jüngerer Sohn dabei, lange Weidenstangen in der sumpfigen Niederung des nahen Bachlaufs aneinander zu binden. Die Kälte kriecht ihnen die Beine empor. Sie richten die Stangen auf, die so kalt sind, dass ihre Hände beinahe daran festfrieren. Finns Sohn reibt die Handflächen aneinander und haucht hinein. »Wann kommt Gale zurück?« fragt er besorgt um seinen älteren Bruder. »Der Fatis wohnt 2 Stunden entfernt, mitten im Wald«, sagt Finn. »Gale ist auf einem versteckten Pfad zu ihm unterwegs, aber er kennt die Strecke gut, mach dir keine Sorgen.« »Aber vielleicht gibt es die Hütte des Fatis nicht mehr, oder er ist längst aufgebrochen nach Süden, um den Menschen dort zu helfen.« Finn gibt dem Jungen einen Klaps auf den Hinterkopf. »Komm fast zu«, weist er ihn an, und sie wuchten eine weitere Stange in die Senkrechte. Die 4 heben die Köpfe und starren das in den Himmel ragende Gerüst ehrfürchtig an. Die Frauen bringen nach und nach geflochtene Matten aus dünnen Weidenzweigen, die sie außen an die Stangen binden. Finns Sohn malt mit Feuerkohle ein grimmiges Gesicht auf eine der Matten, klettert an einer Stange empor und bindet es oben an der Spitze fest. Der Wicker sieht furchterregend aus, ein bedrohliches Skelett, hoch wie ein Baum und mit zornigem Blick. Die Füße des Weidenmannes bestehen aus trockenen Binsenbüscheln. Lange Stricke halten ihn zwischen 2 Bäumen aufrecht und scheinen ihn zu bändigen, als müsste er von ungestümen Taten abgehalten werden. Während die Männer die Leichen ihrer getöteten Feinde heranschaffen, verstecken sich die kleinen Kinder im Angesicht des riesigen Weidenmanns hinter den Röcken ihrer Mütter, die an dem spärlichen Lagerfeuer stehen. »Wann brennt der Weidenmann endlich?« fragt Finns kleine Tochter zaghaft und zittert vor Kälte, denn das kleine Feuer kann sie kaum wärmen. Es dämmert. Und Wahan steigt eine lange Leiter hinauf. Kian und Finn reichen ihm die Körper der toten Männer, die er von der Seite in den Wicker hineinfallen lässt. Wie in einem Käfig liegen die Leichen ihrer Feinde nun aufgetürmt und machen aus dem Weidenmann ein monströses Monument. Kian holt den Mann, der seinen Bruder getötet hat. Nach der Schlacht hat er seine Wunde verbunden und ihn in der Schmiede angekettet. Von Kians Schwerthieb geschwächt, steht der Kerl mit aufgerissenen Augen vor dem Weidenmann. Er will schreien. Doch der Knebel in seinem Mund lässt es wie ein Winseln klingen. Die Männer wickeln ihn in ein Seil und ziehen ihn rücklings die Leiter hinauf. Mit vereinten Kräften werfen sie ihn auf den Leichenberg. Er rutscht am Rand in das rechte Bein des Wickers hinunter. Aufrecht eingequetscht steht er, seine toten Gefährten im Rücken, an das Weidengeflecht gepresst. »Zünd ihn an, den Weidenmann«, ruft Finns kleine Tochter und springt auf und ab. »Zünd ihn an, zünd ihn an«, fallen die anderen Kinder ungeduldig ein. »Psst«, mahnt Finns Frau die Kinder. »Das darf nur der Fatis.« In dem Moment hören sie von Weitem einen Ruf. Gale, Finns älterer Sohn, kommt aus dem nebligen Wald hervor. Finn läuft ihm entgegen. Als beide Arm in Arm zurückkommen, flüstert Finn seiner Frau zu: »Wir haben keinen Seher.« Erschrocken sieht sie ihn an. »Er ist weit weg«, bestätigt Gale außer Atem in die Runde. »Wer weiß, ob er noch lebt.« Finn wendet sich entschlossen um. »Lass das Kian machen.« Finn nimmt eine Fackel, zündet sie an und gibt sie Kian feierlich in die rechte Hand. Kian stockt, geht dann zum Weidenmann und hält die Fackel an die Binsenbündel, bis der Wicker in Flammen steht, gefüllt mit den geschmähten Toten der Schlacht und dem lebenden Meuchler seines Bruders. »Unsere gerichteten Feinde für Taranis«, ruft Kian, »auf dass er mit diesem Opfermann und mit Reiks Tod besänftigt sei.« Spottend hüpfen die Kinder um den brennenden Riesen herum und wärmen sich, als habe das lodernde Feuer ihre Angst hinweggefegt. Als die Flammen den gefesselten Streuner erreichen, schreit er seine Verzweiflung in den Knebel hinein, doch das Röcheln der zierenden Flammen übertönt ihn. Nur Kian bemerkt sein grausam ersticktes Klagen. Zum Schutz vor der Glut tritt Kian rückwärts an den Verlorenen heran, dreht sich blitzschnell um und rammt ihm sein Schwert mitten ins Herz. Befreit vom Schmerz sinkt der Verdammte in sich zusammen. Una hebt eine Fackel in die Höhe. »Möge Taranis uns nicht mehr strafen, sondern für immer behüten«, sagt sie voller Schmerz. Die anderen nicken und murmeln ihre Worte nach. Vahan hält schützend die Hand vor seine Augen und spricht in die zehrenden Flammen. »Und lasst uns nicht vergessen, Taranis trotz allem für den Reichtum zu danken, den er uns geschenkt hat. Denn mit Kians gnädigem Schwert werden wir uns vor nichts und niemand mehr fürchten müssen.« »Es sei denn«, so sagt Una leise, »dass uns erneut der Himmel auf den Kopf fällt.« Die Geschichte über die Keltenschanze von Perlach steht stellvertretend für das, was sich irgendwo in Bayern zu jener Zeit zugetragen haben mag. Der Kometeneinschlag im Chiemgau ist eine weltweit kontrovers diskutierte These. Dass die Kelten zur späten Eisenzeit den ersten Waffenstahl erfanden, vor Hunger ihre Heimat verlassen mussten und sogar das große Rom plünderten, steht außer Frage. Und das kam vielleicht alles, so erzählten einer Überlieferung zufolge die Kelten Alexander dem Großen, weil ihnen damals der Himmel auf den Kopf gefallen sei. 2. Die Faust Gottes von Oliver Pötzsch, gelesen von Markus Böker. Im Münchner Scharfrichterhaus Anno Domini 1489. »Zwei Silberkreuzer für eine Unze arme Sünderfett. Ja, wen hast denn du hingerichtet? Den türkischen Großvisier?« Benedikta sah Meister Hans ungläubig an, doch der Münchner Scharfrichter zuckte nur mit den Schultern. »Ja, was soll ich machen? Ich habe eine Frau und 6 Kinder zu ernähren und den räudigen Leitner Michel habe ich wegen Brandstiftung auf dem Scheiterhaufen hinrichten müssen. 3 Tage ist jetzt her, da bleibt nichts übrig außer Asche.« Der Henker beugte sich nach vorne, so dass Benedikta seinen weinsauren Atem roch. Eine Laus krabbelte gemächlich durch Meister Hans zottiges schwarzes Haar. Wie immer trug der Münchner Scharfrichter seinen blutroten Rock, das Zeichen seiner Zunft. Er war groß und stark wie ein Ochse, doch im Inneren weich wie Wachs, was jedoch nur die wenigsten wussten. »Es ist ohnehin das letzte Fett, das ich hab«, murrte er. »Kannst froh sein, dass das du bekommst und nicht der windige Stadtphysikus aus der Sendlinger Gasse. Der hat auch schon gefragt.« Benedikta seufzte, kramte 2 Münzen aus ihrer Rocktasche und schob sie über den Tisch. Sie saßen in der Stube des Scharfrichterhauses, unweit des Sendlinger Tors. Im Herrgottswinkel lehnte das Richtschwert neben einem Strauß verblühter Rosen. Von der niedrigen, verrußten Decke hingen duftende Kräuter, die die Henkersfrau erst letzten Vollmond gepflückt hatte. Im Gegensatz zu den meisten Münchner Bürgern suchte Benedikta das verrufene Haus regelmäßig auf, und das sogar freiwillig. Als Hebamme brauchte sie immer wieder Tinkturen und Arzneien, die sie beim Henker weitaus billiger bekam als in der Apotheke am alten Hof. Graues Mumia, gewonnen aus zerriebenen ägyptischen Mumien, hochprozentiger Teriak mit eingelegter Schlangenhaut oder eben das berühmte arme Sünderfett, das der Scharfrichter aus den Leichen der Hingerichteten herstellte. Es galt als Allheilmittel, wirksam bei Entzündungen, Gicht, Zahnschmerzen, aber auch bei der gefürchteten weißen Pest, die die Kranken so lange bluthusten ließ, bis sie elendig krepierten. »Du wirst es nicht bereuen, ist allerbeste Ware von einem gehängten Dieb.« Lächelnd steckte Meister Hans die Münzen ein. Doch plötzlich verfinsterte sich seine Miene. »Naja, vielleicht ist's ja ganz gut, dass der Leitner Michel zur Asche verbrannt ist.« Er schüttelte sich. »Nachts in meiner Kammer habe ich ihn nach der Hinrichtung flüstern gehört, so als spräche er direkt aus der Hölle mit mir.« Benedikta seufzte leise. Sie kannte Meister Hans nun schon seit über 20 Jahren, und sie wusste, dass der Münchner Henker über die Maßen abergläubisch war. Wen wunderte es bei all den Flüchen, die ihm seine Opfer auf dem Weg zur Richtstatt entgegenschrien? »Er war ein Brandstifter, und er hat seine gerechte Strafe bekommen«, sagte sie, bereits im Begriff aufzustehen. »Du musst dir keine Vorwürfe machen, Hans.« »Ja, und wenn er unschuldig war?« fragte Meister Hans ängstlich. Er hat erst unter der Folter gestanden, hat lang dauert. Unschuldig? Benedikta zögerte. Wie kommst denn darauf? Der Henker senkte seine Stimme, so als habe er Angst, der tote Leitner Michel spuke noch immer irgendwo im Haus und könne ihn hören. Das Fausttürmchen, flüsterte er, es hat geglüht. Bei Gott, ich hab's selbst gesehen. Du weißt, das heißt, wenn die Spitze am Fausttürmchen glüht, ist ein Unschuldiger hingerichtet worden. Schon mein Großvater hat uns das damals erzählt. Und der Turm hat geglüht? Benedikta grinste. Ja, vielleicht ja eher deine Nase, weil du besoffen warst. Ich hab keinen Tropfen getrunken, ich schwör's. Komm, ich zeig's dir. Gemeinsam gingen sie hinaus in den engen dunklen Flur und von dort in den Garten, wo die Kinder des Henkers im Dreck mit ein paar Murmeln und einem kotverschmierten Kreisel spielten. Das Scharfrichterhaus stand unweit der Münchner Stadtmauer und des Wehrgangs inmitten der Gasse, so als würde es nicht zu den umstehenden Häusern gehören. Umgeben war es von einer mannshohen Mauer, die einige Rosensträucher und ein Gemüse- und Kräuterbeet umschloss. Jetzt im Mai wuchsen darin Johanniskraut, Beinwell und Bibernelle, welche die Henkersfrau als Heilkräuter verkaufte. Nicht weit entfernt floss gurgelnd der Stadtbach unter der Stadtmauer hindurch. Meister Hans deutete auf einen Wehrturm direkt hinter dem Gebäude, der von einem Kegeldach mit verwitterter, knaufförmiger Spitze gekrönt war. Tatsächlich erinnerte der Knauf an eine geballte Faust. Den Wachen diente der sagenumwobene Turm als Abort, wobei eine Rinne den Unrat in den Stadtgraben auf der anderen Seite beförderte. »Es war in der Nacht nach der Hinrichtung«, berichtete Meister Hans leise. »Zuerst habe ich in meiner Kammer dieses Flüstern gehört. Als ich ausgegangen bin, um nach dem Rechten zu sehen, hat die Faust auf dem Dach geglüht. Der Nachtwächter, der alte Wilfried, hat's auch gesehen. Er meint sogar, dass der Turm schon öfter in letzter Zeit geglüht hat, und zwar immer in den Neumondnächten, aber noch nie so stark. Also erzähl mir nicht, dass ich besoffen war.« Nachdenklich betrachtete Benedikta die Spitze des Dachs mit der verwitterten Faust. Unwillkürlich überkam sie ein Schauer. Das Scharfrichterhaus und der Faustturm dahinter galten als Unglücksorte, die man, soweit es möglich war, mied. Wenn die Münchner Bürger durch das schattige Henkersgässlein gingen, schlugen sie ein Kreuz und eilten schnell weiter, Richtung Sendlinger Tor oder zum lärmenden Angerplatz, wo jedes Jahr im Sommer die Duld stattfand und das Leben und nicht der Tod regierte. »Also selbst wenn der Turm geglüht hat, du hast nichts zu befürchten«, beruhigte die Hebamme Meister Hans. »Du hast nur getan, was dir die Stadt aufgetragen hat.« Der Henker seufzte. »Hat dein Wort in Gottes Ohr.« Er drückte Benedikta den Tiegel mit dem arme Sünderfett in die Hand und verabschiedete sie am Gartentor. Noch immer grübelnd ging Benedikta durch die Gassen des Angerviertels. Das Viertel, im Süden der Stadt gelegen, galt als die schmutzigste und verrufenste Gegend Münchens. Hier wohnten neben dem Henker auch der Totengräber und der Schinder. Das berüchtigte Frauenhaus befand sich gleich in der Nähe, ebenso die stinkende Schlachterei. Doch gerade deshalb fühlte sich Benedikte hier wohl. Sie war unter ihresgleichen, kannte jedes einzelne Gesicht, die meisten der Kinder im Viertel hatte sie zur Welt gebracht, und für viele von ihnen war sie wie eine Großmutter, die man wegen kleinerer Wehwehchen oder aber einem eigenen unwillkommenen Kind jederzeit besuchen durfte. Benedikta war bereits weit über 50, die Haare grau, mit Runzeln im Gesicht wie Ackerfurchen, aber noch immer mit wachem Verstand. Die Münchner nannten sie eine weise Frau. Schon oft hatten die Leute sie um Rat gefragt, und auch heute schien jemand ihre Hilfe zu brauchen. Vor dem kleinen, windschiefen Hebammenhäuschen nahe des Angerklosters saß eine junge Frau, die Benedikta seit der Kindheit gut kannte. Sie hieß Julia, war die jüngste Tochter des städtischen Hundefängers und trug schon jetzt die gelbe Tracht der Hübschlerinnen. Sie heulte leise. Ihre rechte Gesichtshälfte war blau angeschwollen, und Benedikta konnte sich bereits denken, wer dafür verantwortlich war. Eine Welle von Zorn überkam sie. »Einer deiner Freier?« fragte sie und beugte sich hinunter zu dem weinenden Mädchen. Die Schwellung ging bereits zurück, doch das Auge hatte sich entzündet, rote Schlieren zogen sich über die Pupille. »Wie lange ist denn dies her? Verflucht! Du hättest früher zu mir kommen sollen.« »Ja, dann hätt mich die Josefa verdroschen.« Julia schniefte. Sie hat mich jetzt erst hergeschickt, als ich zu unansehnlich für die Mannsbilder geworden bin.« Julia arbeitete im Münchner Frauenhaus, das an der Ecke des Rossmarkts lag, nur einen Steinwurf weit entfernt vom Henkershaus. Erst seit ein paar Jahrzehnten gab es ein Bordell in der Stadt. Früher war der Scharfrichter für die Huren zuständig gewesen und Benedikta glaubte fest, dass es ihnen unter dem Henker besser ergangen war als unter der jetzigen Frauenwirtin Josefa Lein-Hartinger, die ihre Mädchen bis aufs Blut schröpfte. »Wie ist denn gewesen?« fragte Benedikta schroff. »Der Wachtmeister vom Angerviertel«, erwiderte Julia zitternd. »Der Jörg Brandner, du kennst ihn. Vor 3 Nächten war's. Mit einem halben Dutzend seiner Kumpanen ist er noch spät in der Nacht gekommen. Sie wollten saufen und feiern. Eigentlich war ja schon Sperrstunde, aber weil's der Wachtmeister war, hat ihn die Josefa eingelassen.« Julia verzog ihr geschwollenes Gesicht. »Wahrscheinlich auch deshalb, weil ihr der Jörg eine Elle feinstes rotes Tuch geschenkt hat. Es war zwar nass und ein wenig fleckig, doch immer noch wunderschön. Und daraus hat die Josefa sich eine Haube gemacht, die sie nun heimlich trägt, obwohl das nur die reichen Bürgerinnen dürfen. Was eine ganze Elle Tuch! Das ist nicht eben billig, gerade jetzt, wo die Preise so hoch sind.« Benedikta runzelte die Stirn. »Auf dem Marktplatz sagen sie, dass Seide gerade so teuer ist wie Gold.« »Und das war nicht das erste Mal«, fuhr Julia fort. »Die Kerle kommen öfter alle paar Wochen, und jedes Mal bekommt die Josefa ihr Tuch, und wir müssen den Herren gefallen. Dabei sind die oft so besoffen, dass es ewig dauert, und dann werden sie zornig.« »Mhm. Vor 3 Nächten, sagst du, war das letzte Mal.« Julia nickte stumm und Benedikta kramte den Tiegel mit dem Armesünderfett hervor. Es sah ganz so aus, als würde sie bereits jetzt eine größere Portion davon brauchen. Während sie Julias Gesicht damit einschmierte, sprach sie beruhigend auf das Mädchen ein. »Die Schwellung wird schon bald abklingen. Dein Auge wasche 3-mal täglich mit Wein und Johanniskraut-Tinktur aus, ja? Ich werde dir ein wenig davon mitgeben. Dafür tust du mir einen Gefallen.« Unter ihrem weiten Rock kramte sie ein winziges, tönernes Fläschchen hervor. »Bring das dem Wachtmeister Brandner vorbei. Er hat es selbst bei mir bestellt.« »Was ist es?« fragte Julia neugierig. »Es ist ein Trank, der seine Lenden kräftiger machen soll. Offenbar braucht der Herr das.« Julia wurde bleich. »Aber dann wird er nur umso schlimmer das nächste Mal über mich herfallen.« »Sei unbesorgt«, erwiderte Benedikta lächelnd. »Es ist nicht das, was er vermutet. Es wirkt auf ganz andere Art.« Es sollten noch einige Stunden vergehen, bis Benedikta sich selbst von der Wirkung ihrer Tinktur überzeugen konnte. Seit ihrer Begegnung mit der jungen Hübschlerin Julia hatte sie ein ganz bestimmter Gedanke nicht mehr in Ruhe gelassen. Sie hatte ein paar Erkundigungen eingezogen, ein paar Leute im Viertel befragt. Schließlich, in den Abendstunden, klopfte es heftig an der Tür. Als sie öffnete, stand Wachtmeister Brandner vor ihr, das narbengezeichnete Gesicht blass und schmerzverzerrt. Er hielt sich den Bauch und trat nervös auf der Stelle. Jörg Brandner war ein kräftiger Kerl, der Benedikta um fast 2 Köpfe überragte. Im ganzen Viertel war der Wachtmeister bekannt für seinen Jähzorn und auch für sein Verlangen nach jungen Frauen. Ein Verlangen, das die eigene Gemahlin schon lange nicht mehr stillen konnte. »Verfluchte Zauberin«, grollte er, »ich hatte einen Liebestrank bei dir bestellt und nun zerreißt es mir die Eingeweide.« Er griff zu seinem Kurzschwert, das als Zeichen seines Amtes am Gürtel hing. »Dafür werf ich dich in den Falkentürm, bis du verrottest, du alte Vettel.« »Was weiß ich, was ihr Verdorbenes gegessen habt«, gab Benedikta schnippisch zurück, »verschimmelte Schweinefleisch, den Eintopf von letzter Woche? Und außerdem verhaftet mich als Zauberin und ich sag den hohen Herrn, dass ihr bei mir einen Zaubertrank bestellt habt.« Brandner wollte etwas erwidern, doch Benedikta fuhr in versöhnlicherem Ton fort. »Oder aber ihr kommt in meine Stube und ich geb euch etwas, das euer Bauchgrimmen lindert. Na, was haltet ihr davon?« Nach einigem Zögern trat der Wachtmeister ein. Argwöhnisch sah er sich um. Das Haus der Hebamme bestand nur aus einer einzigen winzigen Stube, die vollgestellt war, mit allerlei seltsamen Apparaturen und Gerätschaften. Ein großer uralter Steinmörser war darunter, aber auch eine Glasdestille, wie sie sonst nur die Mönche und Apotheker benutzten, außerdem etliche Bücher und ein paar irdene Töpfe mit eingelegten Tieren und Pflanzen. Ebenso wie der Henker verdiente die Hebamme ihr Geld auch mit dem Verkauf von Talismanen und Arzneien, wobei ihr die Stadtbüttel schon öfter eine Strafe aufgebrummt hatten. Die Münchner Ärzte sahen es nicht gerne, wenn jemand in ihrem Revier wilderte, und Hebammen waren den hohen Herrschaften ohnehin zuwider, da sie sich auf Frauensachen verstanden, die ihnen selbst immer ein Geheimnis bleiben würden. Trotzdem kamen die Männer immer wieder heimlich zu ihr, um ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch Wachtmeister Brandner war schon öfter hier gewesen. »Jetzt mach schon, bevor mich jemand bei dir sieht«, knurrte er. »Wo ist denn die verfluchte Arznei, die du mir versprochen hast?« »Ja, nur mit der Ruhe.« Benedikta begann, umständlich in den vollgestellten Regalen zu suchen. »Hier irgendwo habe ich sie hingelegt. Ich werd wohl langsam alt.« Während der Wachtmeister ungeduldig wartete, kramte sie weiter. »Die Leute erzählen sich ja unheimliche Sachen«, begann sie im Plauderton. »Im Henkers Haus soll es spuken.« »So, und wer erzählt es?« fragte Brandner, wobei er eine seiner buschigen, raupenartigen Augenbrauen hochzog. »Na, zum Beispiel der Nachtwächter. Die Spitze vom Fausttürmchen soll geglüht haben, gerade jetzt, als man den Leitner Michel hingerichtet hat. Und auch ein paar Mal zuvor hat es dort wohl geleuchtet, und der Henker hat er flüstern gehört.« »Ha, der Henker, der wird sein eigenes Schnarchen gehört haben, die alte Saufnase«, unterbrach sie Brandner. Dann wog er plötzlich den Kopf und setzte eine ernste Miene auf. »Aber wer weiß, vielleicht ist ja doch was dran an den Schauergeschichten. Ich würde die Henkersgasse jedenfalls nachts meiden. Kein anständiger Bürger hält sich dort auf, und vielleicht ist dieses Leuchten ein Zeichen Gottes.« Der Wachtmeister reckte grimmig das Kinn vor. Seine glühende Faust, die sich allen Halunken und Halsabschneidern drohend entgegenreckt. »Ja, vielleicht«, sagte Benedikta leise. Noch immer suchte sie in den Regalen nach der Arznei. Seufzend schüttelte sie den Kopf. »Ja, da können wir nur froh sein, dass wir eine so gute und aufmerksame Wache im Angerviertel haben, die nach dem Rechten sieht.« In der Tat.« Brandner rückte seine Gürtel zurecht. »Eine schwere Aufgabe und dazu noch nicht einmal anständig bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Jahr über die Runden kommen soll.« »Ja, und dann muss man auch noch in so unheimlichen Nächten raus«, pflichtete ihm Benedikt dabei und machte dabei ein mitleidiges Gesicht. »Es ist eine Schande. Wer weiß, welches Gesindel sich in der Henkersgasse alles rumtreibt.« »Ja, so ist es«, der Wachtmeister nickte. »Ich kann jedenfalls nur jedem raten, sich vom Henkershaus fernzuhalten. Dieses Glühen in den Neumondnächten sollte uns allen eine Warnung sein, dass mit Gott nicht zu spaßen ist.« »Ja, wohl wahr. Ah, da ist es ja.« Triumphierend hielt Benedikta ein tönernes Fläschchen in der Hand. »Ich dachte schon, ich find's gar nicht mehr. Verzeiht meine Schusseligkeit.« Mit einer demütigen Verbeugung reichte sie es Wachtmeister Brandner. »Da, das wird euer Bauchgrimmen lindern. Nehmt stündlich 10 Tropfen. Ihr dürft es auch gern in Branntwein auflösen.« Jörg Brandner grinste. »Solche Arzneien lobe ich mir.« Er zögerte. »Wie viel?« Benedikta winkte ab. »Also für einen tapferen, so hart arbeitenden Mann wie euch ist die Arznei umsonst. Außerdem scheint mein Liebestrank ja wirklich nicht gewirkt zu haben.« »Ja, nun, ich denke, ich brauche ohnehin keinen«, erwiderte Brandner lachend. »Was ein ganzer Kerl ist, dem steht er auch so. Ihr könnt gerne im Frauenhaus fragen, da kennt und rühmt man mich.« »Ich weiß«, erwiderte Benedikta mit schmalem Lächeln. »Ich habe bereits davon gehört.« Sie winkte dem Wachtmeister zum Abschied. Doch hinter ihrem Rücken ballte sie ihre Hand zur Faust, so heftig, dass ein leises Knacken zu hören war. Gut 3 Wochen später saß Benedikta wieder in der Stube des Scharfrichters. Diesmal brauchte sie Mutterkorn, das der Henker gut versteckt in einer Truhe verwahrte. Das unscheinbare Pulver, gewonnen aus einem Pilz, der an Ähren wuchs, führte zu Schwangerschaftsabbrüchen und auch noch in den späten Wochen. Auf seinen Besitz stand die Todesstrafe, das galt auch für Scharfrichter. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein neuer Henker seinen überführten Vorgänger hinrichtete. Doch Benedikta war nicht so sehr wegen des Mutterkorns gekommen, sondern mehr wegen einer anderen Angelegenheit, wobei sie eben im Moment bezweifelte, ob sie Meister Hans wirklich in ihre Pläne einweihen sollte. Der Münchner Henker war blass und unruhig. Wie so oft, wenn es ihm nicht gut ging, nippte er gedankenverloren an seinem Becher mit gesüßtem Gewürzwein und starrte durch das winzige Fenster hinaus in den Garten, wo hell und warm die Junisonne schien. Im Henkershaus hingegen, mit seiner niedrigen Decke und dem missbesprenkelten Lehmboden, schien immer Zwielicht zu herrschen. Benedikta kannte die Launen des Henkers mittlerweile. Es war, als würde das vom Amt befohlene Töten Meister Hans zu ewiger Schwermut verfluchen. »Lass mich raten«, begann sie, nachdem sie den Beutel mit dem Mutterkorn unter ihrem Rock sorgfältig verborgen hatte. »Du hast den Leitner Michel letzte Nacht wieder flüstern gehört.« Meister Hans schrak auf. »Woher warst denn das?« »Nur so eine Ahnung.« Benedikta lächelte. »Und ich ahne noch was. In der kommenden Nacht wird auch die Faust auf dem Turm wieder leuchten.« »Heilige Jungfrau Maria!« Der Henker erblasste. »Aber ich hab doch überhaupt keinen hingerichtet.« »Wer weiß, vielleicht wirst du es bald schon wieder tun«, entgegnete Benedikta. »Na, du sprichst in Rätseln«, sagte Meister Hans und kratzte sich am Kopf, woraufhin einige der Läuse in seinen Haaren schnell das Weite suchten. »Bist du Hellseherin oder sowas in der Art?« »Na, nur eine aufmerksame Beobachterin. Hör zu, ich werd's dir erklären.« Benedikta beugte sich nach vorne und sprach leise auf Hans ein. Dieser sah sie erst verständnislos, dann ungläubig an. »Und du glaubst wirklich, so wird es geschehen?« fragte er schließlich. »Nun, ich habe ein paar Erkundigungen eingezogen, mich umgehört«, erwiderte Benedikta achselzuckend. »Wie gesagt, ich kann nicht hell sehen, aber was ich herausgefunden habe, folgt den Gesetzen der Logik, so wie sie schon Aristoteles lehrte.« »Logik? Aristoteles?« Meister Hans stöhnte. »Du redst wie ein Mönch, Benedikta, oder noch schlimmer, wie eine Gelehrte.« »Pass auf, was du sagst, Hans.« Benedikta schmunzelte. »In seiner unendlichen Weisheit hat Gott beschlossen, dass es unter den Frauen keine Gelehrten geben soll. Wer bin ich, altes dummes Weib, dass ich der Kirche widerspreche?« Weiter geht es auf der nächsten CD. Benedikta blieb auch noch nach Einbruch der Nacht im Scharfrichterhaus. Sie hielt einen Schwatz mit der Henkersfrau, spielte mit den Kindern und half, sie ins Bett zu bringen. Meister Hans kochte sie einen Sud aus Lindenblüten und Johanniskraut, der die bösen Träume vertreiben sollte. Dann setzte sie sich mit dem Henker an den Tisch in der Stube und wartete. »Ich hab mit dem Nachtwächter Wilfried vereinbart, dass ihr mit 4 Bütteln aus dem Hackenviertel am Angertor auf uns wartet«, sagte sie, wobei sie mit den Fingern auf den Tisch trommelte. »Umschlag 10. Es wird also nicht mehr lange dauern.« Benedikta war nervöser, als sie zugeben wollte. Auch wenn sie sich fast sicher war mit ihren Vermutungen, so konnte sie doch immer noch falsch liegen. Ihr Ruf als weise Frau stand auf dem Spiel, vermutlich sogar noch mehr. Doch der Gedanke an Julia und die anderen Mädchen aus dem Frauenhaus ließ sie alle Zweifel vergessen. Erst vor 2 Tagen war wieder eine der Hübschlerinnen mit ausgeschlagenen Zähnen zu ihr gekommen. Es war Zeit, diesem Übel endlich ein Ende zu bereiten. Schließlich schlug die Glocke der Peterskirche 10 und sie verließen beide das Henkershaus. Schweigend gingen sie zum kleinen Angertor, das nicht weit entfernt in der südöstlichen Ecke der Stadtbefestigung lag. Es war Neumond, so dass die Gassen völlig im Dunkeln lagen. Kein Mensch begegnete ihnen um diese Uhrzeit. Längst war die Sperrstunde angebrochen und die Münchner waren angewiesen, in ihren Häusern zu bleiben. Nur von fern ertönten die Rufe einiger Betrunkener. Wenn sie geschnappt wurden, wurden sie den Tag über in das sogenannte Narrenhäusel am Rathaus gesperrt, wo das Volk sie begaffen und mit Unrat bewerfen konnte. In einer dunklen Nische an der Stadtmauer wartete der Nachtwächter Wilfried mit den 4 Bütteln, die mit Kurzschwertern und Armbrüsten bewaffnet waren. Wilfried, ein alter, narbenbedeckter Recke, der früher als Landsknecht gedient hatte, trug seinen Nachtwächterspieß. Mit der anderen Hand hielt er eine kleine Laterne hoch und begrüßte die Hebamme mit einem kurzen Nicken. »Ich kann nur hoffen, dass du recht hast, Benedikta«, brummte er. »Sonst handeln wir uns alle eine Menge Ärger ein.« »Ich hab recht, glaub mir«, beharrte Benedikta. »Und wenn's doch spukt, meldete sich mit zitternder Stimme Meister Hans. »Sicher war der Leitner Michel unschuldig, oh Gott, ich hab gesündigt.« Benedikta rollte mit den Augen. Einmal mehr konnte sie kaum glauben, dass dieses turmhohe Nervenbündel neben ihr wirklich der Münchner Henker war. »Du kannst auch in dein Bett gehen und dir die Decke über den Kopf ziehen«, sagte sie. »Wir holen dich dann, wenn's vorbei ist.« Hans schüttelte den Kopf und schwieg, doch mit bebenden Lippen murmelte er lautlos weiter seine Gebete. Gemeinsam schlichen sie an der Stadtmauer Richtung Westen, bis sie schließlich zum Heiturm kamen, unter dem der Stadtbach in die Stadt floss. Es war ein überdachter Wachturm mit Pechnase, der als Teil des Wehrgangs diente. Das Scharfrichterhaus war nur einen Steinwurf weit entfernt. Nach einem letzten prüfenden Blick deutete der Nachtwächter Wilfried auf eine niedrige Brücke ganz in der Nähe. »Dort unter können wir uns verstecken«, flüsterte er. »Ich bete nur, dass uns der Gestank nicht umbringt.« Tatsächlich roch es unter der Brücke so stark nach Verwesung, dass Benedikta den Atem anhalten musste. Der Metzger vom Angerviertel schlachtete täglich ganz in der Nähe. Blut und Innereien spülten die Fluten des Stadtbachs weg, doch so manches blieb an den Rändern hängen. Je weiter der Bach in die Stadt floss, umso schmutziger wurde er. Wenn er schließlich im Norden in der Nähe des Falkenturms wieder aus München austrat, war er nichts weiter als eine braune Kloake. Benedikta kauerte sich unter die steinerne Wölbung und wartete mit den anderen. Gott sei Dank dauerte es nicht lange, bis das geschah, was sie vorhergesehen hatte. Die Spitze des Fausttürmchens begann zu leuchten. Es war ein winziges rotblaues Glimmen, das mal schwächer und mal stärker wurde. Wie eine von innen glühende Faust durchbrach das Licht die Finsternis der Neumondnacht. »Bei allen Heiligen«, entfuhr es Meister Hans, »die Faust Gottes, ihr kommt um mich!« Wilfried brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Wieder verging eine Weile, dann zeichneten sich am Rande des Stadtbachs, gleich neben dem Heiturm, einige Schemen in der Dunkelheit ab. Benedikta kniff die Augen zusammen. Es war zu finster, um mehr zu erkennen, doch sie glaubte, ein paar vermummte Männer zu sehen, die sich über den Bach beugten. Sie zogen etwas aus dem Wasser, es waren unförmige Bündel, etwa von der Größe kleiner Bierfässer. Die Hebamme konnte ein schelmisches Grinsen nicht unterdrücken. Es war ein Grinsen, das so gar nicht zu einer alten Waisenfrau passen wollte. Sie hatte recht gehabt. Auch der Nachtwächter Wilfried schien erkannt zu haben, was die Männer dort trieben. Er gab den Bütteln ein paar gezischte Anweisungen. Dann näherten die Wachen sich von zwei Seiten mit gezückter Armbrust. Als die Männer am Bach bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ließen sie die Bündel fallen und versuchten zu fliehen. »Stehen bleiben, ihr Sauhunde!« schrie Wilfried und rannte mit erhobenem Spieß los. Ein Gerangel begann. Einer der Männer wollte fliehen. Er lief direkt auf Benedikta und Meister Hans zu, die noch immer an der Brücke standen. Der Mann hatte ein dunkles Tuch um den Mund gewickelt. Auch seine Kleidung war pechschwarz, was ihn wie einen Racheengel erscheinen ließ. »Der Leitner Michel«, stöhnte Meister Hans, »er kommt mich holen.« Als der Mann erkannte, dass ihm der Fluchtweg abgeschnitten war, zog er sein Schwert und richtete es gegen Benedikta, die zurücktaumelte und dabei beinahe in den stinkenden Stadtbach fiel. »Aufpassen«, rief Meister Hans. Der Henker war mittlerweile aus seiner Erstarrung erwacht. Er wartete, bis der Angreifer sein Schwert niedersausen ließ. Erst im letzten Moment trat er zur Seite und rammte dem vermeintlichen Geist die Faust ins Gesicht. Ächzend brach der Mann zusammen und blieb am Boden liegen. Hans beugte sich über ihn und riss ihm das Tuch vom Gesicht. »Wachtmeister Brandner«, entfuhr es ihm. Er wandte sich an Benedikta. »Du hast also tatsächlich recht gehabt.« »Was freut dir, ehelosem Henker einer Stadtwache niederzuschlagen?« knurrte Brandner, noch immer vom Schlag leicht benebelt. Keuchend und schwerfällig richtete er sich auf. »Das kostet dich deine Stellung, Bursche.« »Erklär uns lieber, warum ihr vermummt durch die Nacht schleicht«, mischte sich Benedikta ein. In der Zwischenzeit hatte sie sich von dem Schreck erholt, trotzdem schlug ihr Herz noch wie wild, ihre Hände zitterten. Sie war eben nicht mehr die Jüngste. »Ja, nun, wir sind auf der Suche nach ein paar Halunken, die...« Jörg Brandner zögerte. Offenbar wusste er nicht, wie er weiter vorgehen sollte. »Die versucht haben, wertvolles Tuch in die Stadt zu schmuggeln«, ergänzte Benedikta. Ist es das, was ihr sagen wollt, Meister Brandner?« Jörg Brandner zuckte zusammen, dann nickte er langsam. »Ja, so ist es.« »Wohl wahr.« Benedikta trat ganz nah an ihn heran und musterte ihn streng. »Dabei habt ihr allerdings vergessen zu erwähnen, dass ihr und eure Männer selbst diese Halunken seid, hm?« »Also, wie kannst du es wagen?« Der Wachtmeister hob die Faust gegen Benedikta. Doch Hans hielt ihn mit seinen tellergroßen Händen zurück. In der Zwischenzeit hatten die Büttel die anderen Männer unter Kontrolle gebracht und gefesselt. Einem von ihnen steckte ein Armbrustbolzen im Oberschenkel, doch ansonsten war der Kampf unblutig zu Ende gegangen. »Ihr selbst habt diesen Schmuggel veranlasst«, fuhr Benedikta in Richtung Brandners fort. Sein drohender Blick schüchterte sie nicht ein. »Tuch ist teuer, vor allem seit die Stadt die Steuern erhöht hat. Ihr schmuggelt es in gewachsenen Bündeln über den Stadtbach in die Stadt, unter der Mauer hindurch, lagert es und verkauft es dann für Unsummen weiter. Zugegeben, ein genialer Plan, vor allem, wenn es in den Neumondnächten so dunkel ist, dass euch keiner sieht und ihr selbst auch noch schwarz wie die Nacht vermummt seid.« Mittlerweile war auch der Nachtwächter Wilfried hinzugetreten. Brandner wandte sich an ihn und lachte hämisch. »Wilfried, jetzt mach, dass dieser Unsinn aufhört. Es stimmt ja, was die närrische Alte hier sagt. Es gibt Schmuggler, aber das sind doch nicht wir. Gerade in dieser Nacht wollten wir die Burschen schnappen. Jetzt sind sie uns leider durch die Lappen gegangen und...« »Was wohl die Frauenwirtin Josefa Leinhardinger zu dieser Geschichte sagen wird, wenn der Henker sie peinlich befragt, hä?« unterbrach ihn Benedikta. Brandner erbleichte sichtlich. »Ich denke, dass wir im Keller des Münchner Frauenhauses noch jede Menge Tuchbündel finden werden«, sagte Benedikta. »Sollen wir nachsehen oder können wir uns den Gang dorthin sparen?« »Ja, das sind doch alles nichts weiter als dreiste Lügen«, empörte sich Brandner. Doch Benedikta ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. »Jede Neumondnacht verfahrt sie auf die gleiche Weise, Meister Brandner. Wenn's dunkel ist und neblig, betretet ihr über den Wehrgang den Faustturm und entzündet in dessen Spitze eine Laterne. Sie ist das Zeichen für eure Spießgesellen, die Bündel auf der anderen Seite der Mauer ins Wasser zu lassen. Schließlich darf keines verloren gehen und ihr dürft auch nicht so lange am Stadtbach warten, weil euch sonst der Nachtwächter sehen wird.« Sie lächelte. »Das Leuchten des Faustturms hat auch noch einen anderen Vorteil. Es hält neugierige Passanten fern. Wer treibt sich schon gerne im Henkersgässchen herum, wenn es spukt? Also bleibt die Laterne während des gesamten Schmuggels brennen. Kein Mensch wagt sich in die Nähe des Turms.« Benedikta deutete auf Meister Hans, der mit verschränkten Armen neben ihr stand. »Selbst der Henker hat dran geglaubt. Er hat euch auch flüstern gehört, als ihr oben auf der Brüstung standet und mitten in der Nacht geredet habt. Später, wenn die Laterne wieder gelöscht ist, geht's dann jedes Mal ins Frauenhaus, wo gefeiert wird und die Frauenwirtin ihren Lohn bekommt. Vermutlich billigeres Tuch, das nass geworden ist. Die Hübschlerin Julia hat von seinem Geschenk berichtet.« »Diese Schlampe«, schimpfte Brandner. »Ich werde sie lehren, was es heißt, Lügenmärchen zu verbreiten. Dafür stopfe ich ihr noch heute das Maul.« »Ihr werdet gar nichts tun«, erwiderte Benedikta ruhig. »Nicht in dieser Nacht und auch in keiner weiteren. Das Schlagen und Demütigen der Dirnen hat endlich ein Ende. Ihr werdet's in den Falkenturm geworfen und dann wird sich der Henker eurer annehmen.« Neben ihr nickte Meister Hans und ein leises Zittern ging durch Jörg Brandner. Trotzdem versuchte er, selbstsicher zu klingen. »Ihr habt's überhaupt keine Beweise«, schnarchte er, »keinen einzigen.« »Oh, ich hab mich mit ein paar Leuten im Viertel unterhalten. Ihr habt's nicht den besten Ruf, Meister Brandner. Man hat euch gesehen, mehrmals. Und all diese Leute bestätigen, dass ihr immer zur Neumondnacht im Frauenhaus gefeiert, gepöbelt und geschlagen habt und dass just in den Tagen danach eine Menge Tuch auf dem Markt am Anger und am Hauptplatz feilgeboten wurde. Aber ich denke, die Beweise sind auch gar nicht nötig. Ein Geständnis reicht vollkommen. Irgendeiner eurer eigenen Männer oder die Frauenwirtin Josefa wird schon den Mund aufmachen, spätestens, wenn der Henker seine Instrumente zeigt.« »Die Stadt wird niemals auf dich hören«, beharrte Brandner, der nun immer blasser wurde. »Niemals wird sie der Folter zustimmen.« »Ja, vielleicht doch.« Benedikta lächelte schmal. »Wenn ich dem Richter nämlich erzähle, dass ihr vom Leuchten des Fausttürmchens wusstet, obwohl ihr meintet, es nicht zu kennen, erinnert ihr euch? Als ich euch die Tinktur gegen des Bauchgrimmen gab, spracht ihr von der Faust Gottes und vom Glühen in den Neumondnächten. Ja, wie konntet ihr wissen, dass die Spitze des Turms ausgerechnet in den Neumondnächten leuchtet, wenn ihr es doch nie zuvor gesehen habt?« »Du neunmal kluges altes Weib, du Hexe!« Wieder versuchte Jörg Brandner, sich loszureißen, doch Meister Hans und der Nachtwächter hielten ihn mit starken Armen fest. Schließlich führten ihn Wilfried und die Büttel ab, wobei sein Schreien und Zetern noch lange zu hören war. »Wieder einer der Männer weniger, die uns Frauen wie Tiere behandeln«, bemerkte Benedikta nach einer Weile grimmig. »Ich fürchte allerdings, er ist nicht der Letzte, wobei es ja auch andere gibt.« Lächelnd wandte sie sich an Meister Hans. »Ich muss mich bei dir bedanken. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte mich der Kerl vermutlich mit dem Schwert erschlagen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie du deine Angst überwunden hast. Hast du denn nicht geglaubt, der tote Leitner Michel ständ vor dir?« »Ja, nun, das habe ich geglaubt, bis ich mir seine Schuhe angesehen habe«, bemerkte Hans trocken. »Es waren die Stiefel eines Wachmanns. Der Leitner Michel trug keine Stiefel. Außerdem ist er ja verbrannt. Wie soll er da überhaupt noch Stiefel tragen, hä?« Der Henker tippte sich an die Stirn. »Wie nanntest du das? Logik? Ich denk, ich hab nun verstanden, was du gemeint hast.« Benedikta schmunzelte. »Ja, die Logik ist ein weites Gebiet. Da haben vermutlich auch glühende Turmspitzen und verbrannte Stiefel ihren Platz.« Sie legte den Kopf schräg und sah Meister Hans neugierig an. »Was meinst du, was mit Wachtmeister Brandner jetzt geschieht?« Der Henker zuckte mit seinen breiten Schultern. »Ja, nun, auf Schmuggel steht nicht gleich die Todesstrafe. Vermutlich wird er nur aus der Stadt verbannt. Aber wer weiß, was der Brandner noch alles ausgefressen hat. Es gibt ja so einige Geschichten über ihn. Aber wenn er klug ist, dann gibt er den Schmuggel zu. Ich hoffe, er ist es nicht, dann setze ich ihm zu.« Grimmig streckte Meister Hans das Kinn vor. »Gut möglich, dass ich schon bald wieder arme Sünderfett für dich hab, und ich verspreche dir, diesmal mache ich dir einen besonders guten Preis.« Benedikta verzog das Gesicht. »Ich denk, dass ich auf das arme Sünderfett in Zukunft verzichten werd. Bärenfett tut's wohl auch.« Gemeinsam gingen Hebamme und Henker auf das geduckte Scharfrichterhaus zu, das am Rande der Stadtmauer völlig im Dunkeln lag. Nur ein einziges Licht leuchtete. Es war die Spitze des Faustturms, und Benedikta kam es so vor, als sei es wirklich die Faust Gottes, die soeben auf die Stadt niedergefahren war. Das Münchner Scharfrichterhaus wurde 1843 abgerissen. Es stand in der jetzigen Blumenstraße, unweit des Sendlinger Tors, dort, wo sich heutzutage eine Modeschule befindet. Auch das Fausttürmchen, um das sich viele Legenden ranken, existiert nicht mehr. Seine Turmspitze, die bei der Hinrichtung eines Unschuldigen geglüht haben soll, ist im Münchner Stadtmuseum ausgestellt und kann dort besichtigt werden. Im Erdgeschoss befindet sich zudem ein altes Stadtmodell, wo auch das Henkershaus und das Frauenhaus zu sehen sind. Mehr über das Münchner Scharfrichterhaus und die Münchner Henker erfahren neugierige Leser in Oliver Pötsch historischem Roman »Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf«. 3. Brennen muss die Teufelsbuhle. Von Ingeborg Struckmeier. Gelesen von Claudia Burges. Anne Seidler hat mit 3 Freundinnen eine Busfahrt in den Harz gebucht, unter dem Motto »Hexentour zur Walpurgisnacht auf dem Brocken«. Sie finden die Idee alle ganz witzig. Sie würden sich verkleiden, rote Perücken aufsetzen, einen Besen mitschleppen und sicher ganz passable Hexen abgeben. Ein paar Tage später liest Anne in der Zeitung, dass der frühere Richtplatz in München, an dem unter anderem Hexenverbrennungen stattgefunden haben, ganz in der Nähe der Hackerbrücke gewesen sei, da wo heute der zentrale Omnibusbahnhof seinen Standort hat und ihre Busfahrt losgehen soll. Allein im Jahr 1590 sind dort 4 Frauen als Hexen verbrannt worden. Anna überläuft ein kalter Schauer. Und die Idee der Fahrt zum Brocken erscheint ihr mit einem Mal gar nicht mehr witzig. Ihren Freundinnen erzählt sie nichts davon. will sie ihnen die Freude an der Reise doch nicht verderben. Um 1590 nach Christus. Beim letzten Aufflackern des Kienspans zog Barbara Hauser das Loch im Umhang ihres jüngsten Bruders zusammen und atmete tief durch. Sie hustete, weil der Span beim Erlöschen ruste und qualmte. Schon war es fast dunkel in der Stube. Sie ging zum Fenster, öffnete es und schaute zum vollen Mond hinauf. Wachsbleich stand er am Himmel, so gar nicht tröstlich, wie manches Mal von ihm behauptet wurde, eher furchteinflößend. Barbara zog die Schultern zusammen und schüttelte sich. Woher kamen diese düsteren Gedanken? Hingen sie mit dem Tod der Mutter zusammen, der Verantwortung für die jüngeren Geschwister, der vielen Arbeit, die sie hatte, und der Sorge, wie sie allesamt satt werden sollten mit den paar Kreuzern, die ihr zur Verfügung standen? Der Rauch war verflogen, und Barbara schloss das Fenster wieder, als ob sie so den Mond aussperren könnte. Vorsichtig öffnete sie die Tür zur benachbarten Kammer. Alles war ruhig. Nur der kleine Otto keuchte ein wenig im Schlaf. Morgen würde sie ihm einen Hustentee kochen. Hoffentlich steckte er die anderen nicht an mit seiner Erkältung. Barbara seufzte, schloss die Tür, wusch sich mit dem Wasser in der irdenen Schüssel und zog dann ihr Nachtgewand an. Sie fuhr sich über den schmerzenden Rücken und ließ sich auf ihre Schlafstatt sinken. Heute Morgen hatte sie den Strohsack mit ein wenig frischem Stroh aufgefüllt, die dünne Decke, die ihn bedeckte, gewaschen. Ein paar Halme stachen sie in die Seite, aber es roch frisch und angenehm. Die Augen fielen ihr zu, und sie war fast schon eingeschlafen, als ein leises Geräusch sie auffahren ließ. Jemand hatte ein Steinchen ans Fenster geworfen. Ihr Herz schlug schneller. Sie sprang auf und lugte vorsichtig hinaus. Sehen konnte sie eigentlich nichts durch das milchig-grüne Glas. Ein zweiter Stein erschreckte sie. Sie trat einen Schritt zur Seite und öffnete das Fenster einen Spalt breit. Im Vollmondlicht erkannte sie ihn sofort. »Martin!« Er winkte ihr zu, rollte einen größeren Stein vor, setzte einen Fuß darauf und war mit einem Satz im Zimmer, wobei er das Fenster zur Seite schob. »Bärbelchen, ich kann dich gar nicht sehen. Hier ist es ja stockfinster.« Er tastete sich mit den Händen suchend vor. Barbara, an das Halbdunkel gewöhnt, griff nach ihm. »Martin, du«, flüsterte sie und fragte gleich darauf erschrocken nach, »was machst du hier? Wo kommst du her?« Sie spürte sein verschmitztes Lächeln, seine Hände auf ihrem Körper, spürte ihn ihre Brüste streicheln. »Wir sind in einem Heerlager ganz in der Nähe. Zu kämpfen gibt es im Augenblick nichts, und so habe ich mich einfach mal kurz davon gemacht.« Barbara schlug die Hände vor den Mund. »Aber das darfst du als Landsknecht doch nicht. Du musst bei deiner Truppe bleiben, wenn man dich nun erwischt«, fragte sie bang. Martin lachte leise. »Ich muss ja auch gleich wieder zurück. Aber ich hatte solche Sehnsucht nach dir, mein Bärbelchen.« Dabei fuhren seine Hände unter ihr dünnes Nachtgewand, berührten sie an ihren geheimsten Stellen. Barbara wand sich ein wenig, überließ sich dann aber doch willig seinen Liebkosungen, zog ihn sogar auf ihre Schlafstatt. Wild und ungestüm ließ sie sich von Martin küssen, schrie leicht auf, als er in sie eindrang. Anschließend lagen sie erschöpft nebeneinander. »Hoffentlich haben die Kinder nichts gehört«, meinte Barbara ängstlich. »Es ist doch alles still«, beruhigte Martin sie. Eng umschlungen lagen sie noch ein paar Minuten so da. Dann löste sich Martin von ihr. »Ich muss fort, leider.« Er setzte sich auf, gab ihr einen Abschiedskuss und verließ die Kammer auf dem gleichen Weg, auf dem er gekommen war. Barbara sah ihm nach, sah, dass er sich beim Aufprall unter dem Fenster den Fuß verdrehte und hörte ihn unterdrückt fluchen. Ihr zuwinkend humpelte er davon, so schnell er konnte. An einem warmen Sommerabend rückte Barbara sich auf ihrem Strohsack zurecht und starrte mit offenen Augen in die Dunkelheit. Als sie eben den Kienspan gelöscht hatte, war sie mit einer Locke in die Flamme geraten. Es roch nach verbrannten Haaren und eine längst verschüttete Erinnerung stieg in ihr auf. Sie mochte etwa 8 Jahre alt gewesen sein, als ihre Mutter mit ihr auf dem Marktplatz war, um ein paar Kräuter zu kaufen. Plötzlich waren sie von einer großen Menschenmenge umgeben, die sie johlend und gröhlend mit sich zog. Barbara sah ihre Mutter fragend an. Die murmelte etwas Unverständliches, nahm sie auf den Arm und versuchte, Barbara an der Sicht zu hindern. Es gelang ihnen aber nicht, aus der Menschenmenge auszuscheren. Und dann sah Barbara den Henkerskarren mit drei armseligen Frauengestalten darauf. Er fuhr geradewegs auf drei Holzpfähle zu. Dann ging alles sehr schnell. Die drei Frauen wurden von den Bütteln gepackt und an den Pfählen festgebunden. Völlig erstarrt verfolgte Barbara das Geschehen. Die Mutter drehte Barbaras Köpfchen so, dass ihr die Sicht nun ganz versperrt blieb. »Brennen sollen sie die Unholdinnen in der Hölle schmoren«, schrien, kreischten, brüllten die Leute. »Was passiert mit den Unholdirnen?«, fragte Barbara und barg ihr Köpfchen am Hals ihrer Mutter. Aus den Augenwinkeln sah sie ein Lächeln über das Gesicht der Mutter huschen. »Unholdinnen«, es heißt »Unholdinnen«. »Und was passiert mit den Unholdinnen?« Die Mutter gab keine Antwort. »Sind sie noch am Leben, wenn das Feuer angesteckt wird? Und warum kommen sie in die Hölle?« Die Mutter schwieg weiter, eilte mit Barbara so gut es ging durch die Menge, die nur unwillig Platz machte und weiter grölte. Der Geruch von brennendem Holz mischte sich mit einem anderen Geruch, dem Geruch nach verbranntem Fleisch und versengten Haaren, ein Geruch, wie ihn Barbara von Tierkadavern kannte, die man auf den Feldern verbrannte und die Asche als Dünger verstreute. Der Geruch legte sich wie ein düsterer Nebel über den Platz. Barbara öffnete das Fenster, obwohl es draußen kühler geworden war und der Wind ihr ins Gesicht blies. Aber sie musste diesen Geruch loswerden, der aus ihrer Erinnerung in ihre Nase stieg. Gerade als sie sich zurück zu ihrer Schlafstadt begab, hörte sie von draußen Stimmen, eigentlich nur ein Flüstern. »Die Hauserin ist irgendwie merkwürdig, findest du nicht auch?« »Na, sie kommt mir schon sehr lebenslustig vor, hat sie doch ein rotes Band an ihrem Umhang genäht. Dabei ist ihre Mutter doch erst ein knappes Jahr tot.« Wut durchzuckte Barbara. Ihr dunkelgrauer Umhang war total ausgefranst gewesen und ein Hausierer hatte ihr das rote Band zum Einfassen für ein paar Kreuzer überlassen, fast umsonst. Dabei war das Band sehr mühevoll zu nähen gewesen, weil es so fest und steif war. Mehrere Abende hatte sie im Schein der Kienspanlampe mit dieser Arbeit zugebracht. Dann aber sah es sehr hübsch aus und es war sogar noch ein Stück Band übrig für eine kleine Schleife am Hals. Die nun auch noch zur Schau zu tragen, würde sie sich überlegen müssen, nachdem es offensichtlich darüber Anlass zu Gerede gab. Sie wollte das Fenster gerade zuknallen, als sie hörte, wie das Flüstern weiterging. »Ich glaube, dass die Hauserin eine Unholdin ist.« Barbara erschrak. Eine Gänsehaut überlief sie, und die kam nicht von der kühlen Brise draußen. »Wieso meinst du das?« Die Stimme der anderen war lauter geworden, erschrocken, aber auch neugierig. »Psst, nicht so laut. Ich habe gesehen, wie ein Mann nachts zu ihrem Haus kam. Er humpelte, als ob er einen Pferdefuß hätte.« »Meinst du, sie hat mit dem Teufel?« »Ja, so sah es aus. Ich meine, sie auch gesehen zu haben, wie sie mit dem Teufel auf einer Mistgabel durch die Wolken ritt.« Barbaras Wut verwandelte sich in blanke Angst. Leise drückte sie das Fenster zu, legte sich auf ihren Strohsack, wickelte sich in ihre Decke, legte sogar noch den Umhang um. Und ihr wurde doch nicht warm. Sie fror, dass ihre Zähne klapperten und fiel erst am Morgen in einen dünnen Schlaf. In den nächsten Tagen wagte sie sich kaum auf die Straße, sah niemandem ins Gesicht, wollte gar nicht wissen, wer solch schreckliche Dinge über sie verbreitete. Dennoch musste sie ihre Geschwister versorgen, etwas zu essen beschaffen. Sie hatte das Gefühl, dass die Leute sie anstarrten, ja mit dem Finger auf sie zeigten. Im Krämerladen wurde sie als Erste bedient. Damit wir die Unholde los... Nur ein Wispern dennoch für alle zu hören. Dann eine schrille Frauenstimme aus dem Hintergrund. »Vergangene Woche ist sie an unserem Zaun stehen geblieben und hat in unseren Hühnerhof geschaut. Eine Stunde später sind alle Hühner tot umgefallen.« Barbara schoss das Blut ins Gesicht. Mit zitternden Händen legte sie das Geld hin und rannte aus dem Laden. Sie schickte die Kinder zum Einholen. Die kamen weinend zurück. »Die Leute sagen, du bist böse. Du bist aber doch nicht böse.« »Nein«, beruhigte sie den kleinen Otto, »ich bin nicht böse. Ich habe auch nichts Böses getan.« Im Schutz der Dunkelheit machte sie sich eines Abends zum Wasserholen auf, setzte sich auf den Rand eines Brunnens, als sie von hinten angestoßen wurde. Sie drehte sich um und sah in die neugierigen Augen einer jungen Frau. »Wie ist es denn so mit dem Teufel?« Ein seltsames, fast lüsternes Lächeln umspielte die Lippen der jungen Frau. Barbara sprang auf und lief davon, ja, sie floh. Wochen vergingen, und Barbara musste erkennen, dass ihr Zusammensein mit Martin nicht ohne Folgen geblieben war. Einerseits war sie glücklich, hätte ihr Glück gern mit Martin geteilt, andererseits fürchtete sie, dass ihr Leben noch schwieriger werden würde. Sie wollte mit einer alten Freundin ihrer Mutter über ihre Lage sprechen, doch die tat, als ob sie sie nicht gesehen hätte und wechselte die Straßenseite. Am nächsten Sonntagmorgen wollte Barbara zur Messe die Mutter Gottes um Hilfe bitten. Der Pfarrer stand an der Kirchentür, begrüßte seine Schäfchen. Er streckte Barbara die Hand entgegen und lächelte ihr zu. Als eine Nachbarin zu ihm trat und ihm etwas zuflüsterte, erstarb sein Lächeln. Sein Gesicht verdüsterte sich und er verwehrte ihr den Zutritt zur Kirche. Als Barbara mit erstarrtem Gesicht durch die zur Kirche strömende Menge zurück nach Hause ging, hörte sie »Teufelsbastard! Höllenbrut!« aus vielen Mündern. Jetzt, wo auch der Pfarrer die Gerüchte zu glauben schien, bekam sie es wirklich mit der Angst. Als es eines Tages an der Tür klopfte, erschrak sie zwar, aber sie war nicht überrascht. Zwei Büttel forderten sie auf, mit ihnen zu kommen, erst noch freundlich, aber doch mit großer Bestimmtheit. Der eine der beiden war ein schmächtiges Kerlchen. Es schien ihr, als ob in seinen Augen Mitleid zu sehen wäre, aber er fasste sie fest am Arm, wenn auch nicht so kräftig wie der andere, der ein großer, furchteinflößender Mann war. Sie folgte ihnen widerstandslos, blieb aber nach ein paar Schritten so abrupt stehen, dass der schmächtige junge Mann stolperte, was ihm einen strengen Blick des Großen einbrachte. »Was wird mit meinen Geschwistern?« fragte sie, mit der bangen Befürchtung, dass sie so schnell nicht wieder heimkommen würde. Der Kräftige murmelte, »Das wird sich finden. Es gibt ja immer noch das Armenhaus.« Barbara wusste, wo die Büttel sie hinführen würden. Ins Gefängnis, in den Falkenturm. Sie wurde dem Inquisitor vorgeführt, denn als solcher stellte sich der Priester vor. Dieser war ein Dominikanerpater, was sie an seinem Ornat erkannte. Er setzte sie als erstes davon in Kenntnis, dass er in ständigem Kontakt mit Herzog Wilhelm stehe und von ihm die Aufgabe übertragen bekommen habe, die hochnotpeinliche Befragung durchzuführen. Der Inquisitor stellte eine Menge Fragen. Manche waren einfach zu beantworten, die nach Namen und Adresse, nach Geburtsort und Geburtsdatum, nach den Eltern und dem Wohnort. Andere Fragen verstand sie allerdings nicht, schwieg dazu. Was sie aber verstand, war, dass sie sich schuldig bekennen sollte, mit dem Teufel zusammen gewesen zu sein, mit ihm einen Pakt geschlossen zu haben. »Nein«, schrie sie und schüttelte heftig den Kopf. »Und wer ist damals aus deinem Haus gekommen, damals zur nächtlicher Stunde?« »Nicht der Teufel«, stieß sie hervor. »Wer dann?«, donnerte der Inquisitor. Barbara kniff die Lippen zusammen. Sie durfte Martin nicht verraten. Er war doch heimlich aus dem Heerlager zu ihr gekommen und würde in größte Schwierigkeiten geraten, wenn das herauskäme. »Weg mit ihr und die übliche Prozedur!« Barbara fragte sich, was die übliche Prozedur sein würde, aber darüber wurde sie rasch aufgeklärt. Sie wurde dem Henker vorgeführt, einem krummgewachsenen Mann mit groben Gesichtszügen und einer scharfen Stimme. »Du hast es also mit dem Teufel«, stellte er fest und sah sie prüfend an. Wieder verneinte sie lautstark. So etwas wie Trotz überkam sie. »Man weiß ja, wie Henker ihr Geld verdienen. Sie führen ein Bordell.« »So, so, das weißt du also. Und warum tue ich das? Weißt du das auch?« Barbara schwieg. »Um die Jungfrauen in der Stadt zu beschützen.« Der Henker starrte auf ihren Leib. »Das ist mir offenbar bei dir nicht gelungen.« Barbaras Trotz sank in sich zusammen und sie ließ die anschließende Prozedur mit geschlossenen Augen über sich ergehen. Zunächst wurde sie am ganzen Körper rasiert und auf etwaige Hexenmale überprüft. Man stach in einzelne Muttermale, um herauszufinden, ob Blut fließe. Das Ergebnis wurde ihr nicht gesagt. Sie bekam einen dünnen Kittel, den sie sich überwarf. Dann verbrachte man sie in ein offenbar winziges Gelass des Falkenturms, in dem es finster war und wo es bestialisch nach menschlichen Ausdünstungen und Exkrementen stank. Barbara konnte nur schemenhaft erkennen, dass sich außer ihr noch andere Gestalten in dem Verlies befanden. Sie tappte mit bloßen Füßen über festgetretenes, fast gefrorenes Erdreich und stieß schon nach wenigen Schritten an Mauerwerk. Auf dem Boden vor ihr lag ein klein wenig Stroh, auf das sie sich niedersinken ließ. Sie fror am ganzen Körper, weil es in diesem Gelass so entsetzlich kalt war. Zunächst war es ganz still um sie herum. Als dann aber die Büttel gegangen waren, hörte sie leise Stimmen, die Stimmen von mehreren Personen. Eine Stimme kam ihr bekannt vor. Nach einiger Zeit kam sie darauf, dass es sich um die Frau aus dem Krämerladen handelte, die sie beschuldigt hatte, den Tod ihrer Hühner verursacht zu haben. Jetzt klang die Stimme gar nicht mehr schrill und anklagend, sondern nur noch dünn und leise. Auch die Stimmen der anderen Frauen waren mitleiderregend schwach. Offenbar waren sie schon länger hier. Oh Gott, was sollte ihr hier noch bevorstehen? Tagelang geschah nichts. Ab und zu wurde ihnen ein Stück Brot und eine Kanne mit Wasser hereingeschoben. Barbara versuchte, ihre Notdurft zu unterdrücken, aber irgendwann ging es nicht mehr. Sie versuchte, eine Ecke zu finden, in der sie sich erleichtern konnte, aber es stank überall ekelhaft, und so ließ sie unter Tränen der Natur ihren Lauf. Sie schämte sich, aber den anderen Frauen ging es ja auch nicht anders. Sie versuchte, ihren Kittel nicht zu beschmutzen, denn es sah nicht so aus, als ob sie irgendwann einen neuen bekommen würde. Inzwischen hatte sie jedes Zeitgefühl verloren. Ab und an wurde eine der Frauen herausgeholt, kam nach Stunden wieder, wimmernd oder laut schluchzend. Manche kehrten auch nicht zurück. Eines Tages führten die Büttel sie wieder dem Inquisitor vor. Er wiederholte seine Frage in dringlichem Ton, ob sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte. So schwach sie inzwischen auch war, so schüttelte sie doch wiederum energisch den Kopf, sah dem Dominikaner sogar leicht trotzig ins Gesicht. Der machte nur eine Handbewegung, und die Büttel brachten sie ans Ufer des Pfisterbachs. Man band ihr Füße und Hände zusammen. Sie wollte schreien, »Ich kann nicht schwimmen!« Da schlug das Wasser schon über ihr zusammen. Wie es ihr gelang, diese Tortur zu überleben, konnte sie sich nicht erklären. Ob es das Kind war, das in ihr wuchs und einen unbändigen Lebenswillen entwickelte? Jedenfalls tauchte sie wieder auf. »Auf jeden Fall ist sie eine Unholdin, sonst überlebt man die Wasserprobe nicht«, hörte sie jemand sagen. Und der kleine, schmächtige Büttel sah sie mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen an. Dann wurde sie so, wie sie war, nass und vor Angst und Kälte schlotternd zurück in ihr Gefängnis gebracht. Sie hörte die anderen Frauen flüstern, meinte das Wort Unholdin herauszuhören. Es war ihr egal. Sollten sie denken, was sie wollten. Sie verstand ohnehin nicht, was geschehen war und was es bedeuten sollte. Die Zeit verging. Sie spürte es nur daran, wie das Kind in ihr wuchs, immer größer wurde. Eines Tages wurde sie erneut dem Inquisitor vorgeführt, bekam die obligatorische Frage gestellt, war jedoch fast schon zu schwach, sie zu beantworten. Fieberkrämpfe schüttelten sie und sie vermochte kaum auf ihren Füßen zu stehen. Ein weiteres Mal wurde sie weggeführt, dieses Mal in einen Nebenraum. Dort war einer der Büttel dabei, Eisenstangen in offener Flamme zu erhitzen. Als das Metall weiß glühte, befahl man ihr, es anzufassen. Sie weigerte sich, trat einen Schritt zurück, brachte dabei wieder den kleinen Büttel in Stolpern. Der andere fasste sie grob bei den Armen und legte ihre Hände um die Stangen. Sie spürte, wie er bei der nahe kommenden Hitze zusammenzuckte, aber er ließ nicht nach, krümmte ihre Finger um die Eisen, ohne die Stangen selbst zu berühren. Sie glaubte, das Kind in ihrem Bauch schreien zu hören und bemerkte erst dann, dass sie es selbst war, die geschrien hatte. »Ja, ja, ich habe mit dem Teufel geschlafen«, keuchte es aus ihr. »Vielleicht könnte sie durch das Geständnis ihr Kind retten.« »Du musst das Geständnis vor dem Inquisitor wiederholen«, mahnte sie der junge Büttel. »Hast du einen Pakt mit dem Teufel geschlossen?«, fragte sie der Priester mit erhobener Stimme. »Ja, ja«, schrie sie ihm ins Gesicht, »ich habe mit dem Teufel geschlafen.« Dann brach sie in Gelächter aus, ein Gelächter, das schnell in lautes Weinen überging. In ihrem Verlies brach sie bewusstlos zusammen. Sie aß nichts mehr und trank nichts mehr bis zu dem Tag, als sie zusammen mit drei anderen Frauen zum Henkerskarren gebracht wurden. Eine von ihnen konnte noch stehen und kreischte, »Nur eine von uns ist eine Unholdin, die da, die mit der Teufelsbrut im Leib!« Die Menge, die dem Henkerskarren folgte, gröhlte vielstimmig. »Brennen soll die Teufelsbuhle!« Ein Stein traf Barbara an der Schläfe, weitere folgten, doch dann wurde diesem Treiben von Amtsdienern und dem Henker Einhalt geboten. »Wenn ihr sie jetzt schon tötet, wird sie nicht mehr lebendig brennen!« Wie lange die Fahrt mit dem Henkerskarren dauerte, wusste Barbara nicht. Sie erinnerte sich schwach an den Gang mit der Mutter damals, an die Menge, an das Geschrei und später an den Geruch von brennendem Fleisch. Nie hätte sie sich vorstellen können, dass sie einmal das Schicksal der Frauen von damals teilen würde. Am Richtplatz angekommen, wurden die vier Frauen an den Pfählen inmitten der aufgeschichteten Holzstöße angebunden. Barbaras Arme waren inzwischen so dünn, dass die Riemen nur noch locker um die Handgelenke gebunden werden konnten. Sie ließ einen letzten klaren Blick aus ihren ansonsten verschleierten Augen über die johlende Menge schweifen und sah Martin. In einigen Metern Entfernung sah sie das Entsetzen in seinem Gesicht, sah einen Schrei, hören konnte sie ihn nicht. Als sie die erste Hitze der aufsteigenden Flammen an den Füßen spürte, befreite sie den rechten Arm aus der Schlinge, legte die Hand auf ihren Bauch und schloss die Augen. 2018. Anne und ihre Freundinnen treffen sich an der S-Bahn-Station Hackerbrücke und suchen den Bus, der sie zum Brocken bringen soll. Während die anderen drei Mädchen munter daherreden, bleibt Anne still. Sie sieht keinen Bus, sie sieht einen Henkerskarren. Sie sieht nicht die Reisenden, sie sieht den schreienden Pöbel. Sie riecht keine Auspuffgase, sie riecht verbranntes Menschenfleisch. Der Text ist angelehnt an den Bericht über eine Hexenverbrennung, bei der 1590 vier Frauen als angebliche Hexen hingerichtet wurden. 4. Der Türmer und der Teufel von Manuela Obermeier. Gelesen von Sebastian Feicht. Jesses, na! Geblendet kneift der Corbinian die Augen zusammen, als er aus dem schwarzen Hahn tritt. Nach dem trüben Halbdunkel in der Schenke sticht ihm das Sonnenlicht bis fast in den Hinterkopf. Richtig schwindlig macht ihn die Helligkeit. Er lehnt sich gegen die Hauswand und wartet, bis das Pflaster unter seinen Füßen wieder zur Ruhe kommt. Vielleicht hätte er aber auch das letzte Seidel nicht mehr trinken sollen. Das bittere Sommerbier ist ohnehin nicht so recht nach seinem Geschmack. Trotzdem war der Krug jedes Mal schneller leer, als er hat schauen können. Es war aber auch eine Prügelhitze da drin. Was muss der Gschwandner Sepp, der Wirt vom Schwarzen Hahn, aber auch die Fensterläden zumachen? Dann bleibt die Hitze draußen, sagt er immer. Was der Corbinian aber für eine Ausrede hält. Es kommt zwar nix von draußen rein, aber es geht auch nix von drinnen naus. Und am Schluss ist das Ergebnis dasselbe. Es ist so heiß und stickig, dass man das Gefühl hat, man kann gar nicht so viel trinken, wie man gleich wieder rausschwitzt. Außerdem sieht man bei geschlossenen Fensterläden nicht so genau, wenn der Sepp wieder mal schlecht eingeschenkt hat. Ich hätte Wirt werden sollen, brummt der Corbinian und macht sich auf den Weg. Dann hätte ich mehr als nur die paar Kreize in der Tasche. Er tastet in seinem Hosensack nach den Münzen. 3 sind es noch. Er seufzt leise. Mit denen muss er noch eine Weile auskommen. Im Schatten unter dem Talburgtor bleibt er stehen und schaut auf den Schrannenplatz. Normalerweise weht hier immer ein kleines Lüfterl, aber heute könnte man meinen, der Wind macht einen Bogen um München. Schon in der Früh um 6 war so ein Dampf in den Gassen, dass dem Corbinian bereits nach ein paar Schritten das Hemd am Körper geklebt hat, und im Lauf des Tages ist es keinen Deut besser geworden. Er fährt sich mit der Hand über den Nacken und blickt hinauf in den Himmel. Ein ganz komisches Blau hat es heute. So dunkel und verwaschen. Wie die Brühe, die die Färber manchmal auskippen. Im Westen, auf der anderen Seite des Schrannenplatzes, türmen sich schon die ersten Gewitterwolken über den Dächern. Es wird ein Donnerwetter geben, das sich gewaschen hat. Da wird's ihn oben auf dem Turm ganz schön beuteln. das ungute Gefühl, das den Corbinian schon den ganzen Tag über begleitet, wird wieder stärker. Irgendetwas stimmt dann nicht, das spürt er. Ein Schauer jagt ihm über den Rücken und er schüttelt sich unwillkürlich. »Schaut gar nicht gut aus, gell?« Der Corbinian dreht den Kopf. Der Raublinger Rudi, einer der Metzger vom Pfisterbach, steht neben ihm und deutet mit einer Kopfbewegung auf die riesigen Wolkenberge. In das Weiß der Wolken haben sich schon dunkelgraue Flecken gemischt. Nicht mehr lang und der erste Donner wird über die Stadt rollen. Ausgerechnet heut. Der Rudi kratzt sich am Kinn. »Und ausgerechnet heut«, murmelt er, als hätte er die Gedanken vom Corbinian gelesen. »Da steckt der Deiwi drin, das so geht er.« Er bekreuzigt sich, dann kehrt er seine Hosensäcke nach außen. Ein Isar-Kiesel kommt zum Vorschein. »Den hab ich vom Wickerl, meinem Burm.« Er hält den glatt geschliffenen Stein mit den glänzend weißen Adern in die Höhe. »Damit die Euwe was im Hosensack hab«, hat er gesagt. »Aber den kann ich schlecht in den Opferstock werfen.« »Mei, dann muss ich halt 5 statt nur Ohr Vater unser beten. Das wird der Herrgott schon gelten lassen, was meinst?« Der Corbinian nickt langsam und denkt an die 3 Münzen in seiner Hosentasche. Wenn er davon jetzt noch eine in St. Peter in den Stock wirft, dann kann er sich am Ende des Monats kein Brot mehr kaufen. Das kann doch der Herrgott auch nicht wollen, oder?« Er wird auch 5 Vaterunser beten. Nein, 10. Und die Wetterkerze anzünden. »Manchmal beneide ich dich ja schon um deinen Platz da droben«, sagt der Rudi, legt den Kopf in den Nacken und schaut hinauf zum Turm von St. Peter. »Aber heit möchte ich nicht für alle Reichtümer der Welt mit dir tauschen.« Er klopft dem Corbinian auf die Schulter. »Ich bete, Vaterunser, für dich mit.« »Dankeschön«, antwortet der Corbinian, aber da ist der Rudi auch schon hinter einem Pferdefuhrwerk verschwunden. Da steckt der Teufel drin. Die Worte hallen in seinem Kopf immer noch nach, während er die Wolken betrachtet, die schon wieder ein Stückerl Himmel gefressen haben. Der Rudi hat ausgesprochen, was er selbst nicht einmal zu denken gewagt hat, und schnell bekreuzigt auch er sich. »Der Deiwi hat ein Aug auf Minga geworfen«, sagt die alte Geigerin immer. An keinen anderen Ort auf der Welt kommt er so oft, um die Menschen in Versuchung zu führen und Leid und Zerstörung zu bringen. Sie selbst kann auf nichts mehr ein Aug werfen, weil sie schon als kleines Mädchen blind geworden ist. Trotzdem läuft es dem Corbinian jedes Mal kalt über den Rücken, wenn sie ihren milchweißen Blick auf ihn richtet, weil er dann das Gefühl hat, dass sie direkt in seine Seele schaut. Und wer weiß, was ihre Augen durch den Schleier sonst noch alles sehen. Er blickt hinüber zu St. Peter. Ganz hat er sich noch immer nicht an die neue Turmspitze gewöhnt, obwohl er genau beobachtet hat, wie sie in den letzten Jahren in die Höhe gewachsen ist. Aber mit den beiden langen Turmhelmen ist er halt groß geworden. Ohne die hat er sich die Kirche gar nicht vorstellen können, bis zum 24. Juli Anno Domini 1607, auf den Tag genau vor 7 Jahren. Auch damals haben alle gestöhnt unter der Hitze. In die Isar hat man ganz weit hineingehen können, so wenig Wasser hat sie gehabt. Und einem Kaufmann ist auf dem Schrannenplatz das Pferd vor dem Karren verreckt. Von einem Moment auf den anderen ist es umgefallen und war tot, einfach so. Da haben die Ersten schon das Tuscheln angefangen, dass das ein schlechtes Zeichen wäre und dass der Teufel seine Hand im Spiel gehabt hätte. Aber der Corbinian hat das nicht geglaubt. Der Gaul ist zaundürr gewesen und hat sich kaum mehr auf den Beinen halten können. Wahrscheinlich hat der Schinder von Kaufmann dem Vieh einfach zu wenig zu saufen und zu fressen gegeben. Seiner roten Nase und dem feisten Wanz nach hat er das Geld selbst verfressen und versoffen. Aber als am Abend die Wolken am Himmel immer dicker und schwärzer geworden sind und schließlich so ein komisches, schwefelgelbes Licht rausgesickert ist, da ist auch dem Corbinian anders geworden, und er hat sich in der winzigen Stube neben seine Mutter vor den Herrgottswinkel gekniet und ein Vaterunser nach dem anderen gebetet. Grad als ihm vor Müdigkeit die Augen zufallen wollten, da war's für einen Moment taghell in der Stube, und gleichzeitig hat es einen so lauten Schlag getan, dass der Boden unter seinen Knien gezittert hat. Als er wie ein Wilder aus dem Haus gestürzt ist, hat es schon verbrannt gerochen, und nur Minuten später hat der Schein der Flammen die Nacht erhellt. Schwarz wie ein verfaulter Zahnstumpf hat der Turm von St. Peter am nächsten Morgen ausgeschaut. 2 Tage lang ist noch Rauch aus ihm aufgestiegen, und die Brandwächter haben aufgepasst wie die Schießhunde, dass das Feuer nicht erneut aufflackert. Wie durch ein Wunder ist den Häusern rundherum nichts passiert, aber für die meisten war genau das der Beweis dafür, dass der Teufel höchst selbst den Blitz geschleudert hat. Ein paar Leute wollen sogar gesehen haben, wie er auf dem Gewittersturm davongeflogen ist. Sein dröhnendes Lachen hat man angeblich trotz des Donners gehört. Der Korbinian hat das Lachen damals nicht gehört, aber trotzdem fröstelt ihn, als er an die Nacht zurückdenkt. Er tastet wieder nach den Kreuzern in seinem Hosensack. Dann schließt er die Faust fest um eine der Münzen, gibt sich einen Ruck und stapft los. In seiner kleinen Türmerstube ist es heiß wie in einem Backofen. Der Korbinian hat die Tür aufgelassen, damit durch das winzige Fenster ein bisserl Zug entsteht, aber selbst das ist ihm heute nicht vergönnt. Normalerweise weht hier oben immer der Wind, manchmal auch so stark, dass der Turm ächzt wie ein alter Mann. Heute jedoch ist sogar über den Dächern der Stadt die Luft zum Schneiden dick. Da steckt der Daiwi drin. Wieder hört er die Stimme vom Raublinger Rudi in seinem Kopf. Er tritt hinaus auf den schmalen Umgriff, der um den Turm herumläuft, legt die Hände auf das Geländer und schaut in den Himmel. Die bleigrauen Wolken hängen so tief, dass er meint, sie mit den Fingerspitzen berühren zu können. Obwohl die Sonne erst in einer Stunde untergeht, liegt schon jetzt eine so schwere, drückende Dunkelheit über der Stadt, als wäre die Nacht bereits angebrochen. Der Schrannenplatz ist wie leer gefegt, nur eine Magd huscht mit wehenden Röcken in Richtung unteres Tor. Eine Zwiebel fällt aus dem Weidenkorb, den sie an die Brust gepresst hat. Sie dreht den Kopf, zögert, bleibt dann aber doch nicht stehen, um sie aufzuheben, sondern läuft weiter, so schnell sie kann. Das ungute Gefühl, das den Korbinian schon den ganzen Tag umtreibt, scheint die ganze Stadt erfasst zu haben. Langsam macht er seine Runde auf dem Turm. Die Holzwände der Häuser und die Dachschindeln knistern vor Trockenheit. Ein einziger Funke könnte halb München in Flammen aufgehen lassen. Daran mag er gar nicht denken. Er kneift die Augen zusammen und späht in Richtung Süden, wo unruhiges Wetterleuchten durch die Wolken zuckt. Heute Nacht muss er besonders wachsam sein, das spürt er. Nicht, dass er es sonst nicht so genau nehmen würde. Seine Spätzeln ziehen ihn manchmal sogar damit auf, weil er gar so pflichtbewusst ist, aber das stört den Korbinian nicht. Er ist Türmer mit Leib und Seele und auch ein bisschen stolz darauf, dass die Münchner deshalb so ruhig schlafen können, weil er Nacht für Nacht hier oben steht und über sie alle Wache hält. Auch im Westen hinter dem schönen Turm züngeln nun Blitze aus den kohlpechrabenschwarzen Wolken. Fast könnte man glauben, dass da hinten die Welt aufhört, so dunkel ist es. Dann wälzt sich das erste dumpfe Grollen zwischen den Häusern hindurch, wogt über die Dächer und lässt das Geländer unter den Fingern des Türmers erbeben. Dem Korbinian läuft ein Schauer über den Rücken. Hinter immer mehr Fenstern sieht er die Flämmchen der Wetterkerzen flackern. Seine sollte er nun auch langsam anzünden. Der Türmer dreht sich um und will in seine Stube gehen, da schmettert ihm ein Windstoß die Tür vor der Nase zu. Ein greller Blitz zerreißt die unheimliche Dunkelheit, gefolgt von einem mächtigen Donnerschlag. Wie splitterndes Holz klingt er am Anfang, als würde eine mächtige Eiche in zwei Teile gerissen. Dann ist es einen Augenblick lang so still, dass der Corbinier nichts anderes hört als das Pochen seines Herzens, bevor ein ohrenbetäubendes Krachen auf ihn herniederfährt und der Himmel alle Schleusen öffnet. Im Nu ist der Türmer nass bis auf die Haut. Hastig greift er nach der Klinke, doch die Tür öffnet sich nicht. Der Corbinian drückt, rüttelt, zieht und zerrt, aber sie bewegt sich keinen Fingerbreit. Au! Etwas Hartes hat ihm am Hinterkopf getroffen. Er reibt sich mit der Hand über den Schädel. Au! Schon wieder. Hagelkörner, groß wie Schneckenhäuser, mischen sich unter den Regen. Ein besonders großes prallt von der Tür ab und trifft ihn mitten auf der Stirn. Herrschaftszeiten, das hätt's jetzt auch wieder nicht braucht, schimpft der Corbinian und rüttelt weiter. Er stützt sich mit seinem ganzen Gewicht auf die Klinke und stemmt sich gegen das Holz, aber das Schloss gibt einfach nicht nach. Das Prasseln der Hagelkörner wird immer lauter und wütender. Groß wie Isarkiesel sind sie inzwischen und hämmern wie mit Eisenfäusten auf ihn ein. In Ingolstadt ist er Bauer mitsamt seiner Kuh vom Hagel erschlagen worden, hat der Raublinger Rudi einmal am Stammtisch erzählt. Der Blitz hat in einen Baum neben dem Stall eingeschlagen, da hat das Vieh sich losgerissen und ist rausgerannt und der Bauer hinterher. Nach dem Unwetter hat man ihn und die Kuh dann gefunden, begraben unter einer dicken Schicht von Hagelkörnern. Riesige Löcher hatten die beiden in den Schädeln. Da hat man eine Kinderfaust reinstecken können, hat der Rudi gesagt. Wie zum Beweis kullert dem Corbinian ein Hagelkorn vor die Füße so groß wie ein Hühnerei. Dem Türmer wird Himmelangst und er rüttelt noch stärker an der Tür. Der Donner klingt in seinen Ohren wie dröhnendes Gelächter. »Heilige Maria, Mutter Gottes, hilf!« fleht er in seiner Not. Die Tür ächzt in ihren Angeln. Das Schloss quietscht und mit einem Ruck gibt der Riegel nach, so dass der Türmer das Gleichgewicht verliert, über seine eigenen Füße stolpert und der Länge nach in seine Stube fällt. Mit dem Kopf kommt er genau unter dem weit geöffneten Fenster zu liegen. Und schon prasseln Regen und Hagel wieder auf ihn ein. Schnell rappelt der Corbinian sich auf, zieht den Fensterladen zu und wirft die Tür ins Schloss. Jesus, Maria und Josef, murmelt er und reibt sich über die Stirn, wo ihn das Hagelkorn getroffen hat. Das gibt bestimmt einen sauberen Binkel. Vorsichtig tastet er mit den Fingern über seinen Schädel. Der Rest von ihm scheint aber heil geblieben zu sein. Löcher hat er im Kopf jedenfalls keine. Er hat sich ja gedacht, dass das heute einen besonderen Sturm geben wird, aber mit so einem Unwetter hat er nicht gerechnet, als würde das jüngste Gericht über die Welt hereinbrechen. Mit einem stummen Gebet auf den Lippen tastet der Corbinian sich durch die stockdunkle Stube. Seine Fingerspitzen gleiten über das Regal, auf dem die Wetterkerze steht, finden den wächsernen Stumpen und wollen gerade nach ihm greifen, als ihn ein ohrenbetäubendes Krachen zusammenzucken lässt. Die Kerze auf dem Regal macht einen Satz, der Boden bebt, die Wände zittern und das große Signalhorn, das an einem Nagel neben der Tür hängt, fällt mit einem lauten Scheppern zu Boden. Kreuzbirnbaum! Mit klopfendem Herzen starrt der Türmer in die Dunkelheit. Das hat sich angefühlt, als hätte eine riesengroße Kegelkugel den Turm getroffen. Wumm! Es kracht erneut. Der Corbinian schaut zur Decke. Das war genau über ihm. Als würde jemand mit einem Hammer auf den Turm eindreschen. Da steckt der Daiwi drin. Dem Corbinian krampft sich der Magen zusammen. Was, wenn der Rudi recht gehabt hat? Unwillkürlich zieht er den Kopf zwischen die Schultern. Als er es bemerkt, ärgert er sich über sich selbst, drückt den Rücken durch und macht sich so groß er kann. »So ein Schmarrn«, sagt er mit besonders lauter Stimme, um das ungute Gefühl in seinem Bauch zu vertreiben. »Der Rudi hat in seinem ganzen Leben noch kein einziges Mal recht gehabt. Da wird der Heid damit kaum anfangen. Als ob der Gott sei bei uns auf der Turmspitzen sitzen tät.« Und bevor er sich's anders überlegen kann, wirft er sich seinen Umhang über die Schultern, zieht sich die Kapuze in die Stirn, öffnet die Tür und tritt nach draußen, um zu schauen, was da so gekracht hat. Sofort klatscht der Wind ihm einen Regenschwall ins Gesicht und fegt ihm die Kapuze vom Kopf. Wenigstens hagelt es nicht mehr. Der Corbinian schaut sich um. Es ist so finster, als hätte etwas das ganze Licht aufgefressen. Die Flammen der Wetterkerzen, die vor dem ersten Donner noch hell in den Fenstern geflackert haben, sind in sich zusammengesunken und halten sich nur noch mit Mühe und Not am Leben. Wie eine Kuppel hat sich die Dunkelheit über München gelegt. Der Corbinian meint, sie sei wie Blei auf seinen Schultern zu spüren. Und da ist noch etwas. Hinter ihm. Er dreht sich um. Ein Blitz flackert auf. Für eine Sekunde ist alles um ihn herum in grelles Licht getaucht, doch der kurze Augenblick reicht aus, um zu erkennen, dass hier niemand ist außer ihm. Der Corbinian merkt erst jetzt, dass er den Atem angehalten hat und stößt die Luft mit einem Kopfschütteln aus. Was in Gottes Namen hat er denn erwartet? Einen Räuber, der bei diesem Wetter nichts Besseres zu tun hat, als zu ihm heraufzuklettern, um ihm seine letzten beiden Kreuzer zu stehlen? »Du bist der saubere Depp, Corbinian«, murmelt er, »und der Angst hast dazu.« Er will über sich selbst lachen, aber es gelingt ihm nicht. Das Kribbeln im Nacken, als würde ihn jemand beobachten, ist immer noch da. »Wumm!« Der Boden unter den Füßen des Türmers bebt. Hastig klammert er sich an das Geländer, er spürt, wie das Metall unter seinen Fingern zittert. »Wumm!« Dumpf hallt das Dröhnen in der Turmspitze wieder. »Wumm!« Es kommt näher. »Wumm!« Kommt zu ihm herab. »Wumm!« Der Corbinian wagt nicht, auch nur einen kleinen Finger zu rühren. Reglos und mit wild klopfendem Herzen steht er da, wartet auf den nächsten Schlag. Doch der bleibt aus. Und jetzt? Das Klügste wäre es, er würde sich in seine Stube flüchten und die Tür verrammeln oder am besten gleich den Turm verlassen, aber das kann er nicht mit seiner Türmerehre vereinbaren. Langsam hebt er den Kopf und schaut nach oben. Der Regen läuft ihm in Sturzbächen über das Gesicht. Schützend hält der Corbinian die Hand über seine Augen und kann doch nichts erkennen, nichts bis auf. Er blinzelt. Da ist etwas am Turm. Etwas Unförmiges, als wäre eine riesige Pestbeule aus der Turmspitze gewachsen, etwas, das noch schwärzer ist als die Unwetternacht. Er lässt das Geländer los und macht einen Schritt nach vorn. Unverwandt beobachtet er die Beule am Turm. Hat sie sich bewegt? Er macht noch einen Schritt. Der Wind zerrt an seinem Umhang, weht ihm die Kapuze über den Kopf. »Sapralot!« Er schiebt die topfnasse Kapuze zurück, wischt sich die Haare aus dem Gesicht und blickt mitten hinein in zwei rotglühende Augen. »Heilige Maria, Mutter Gottes!« Der Sturm reißt dem Corbinian die Worte von den Lippen, noch bevor er sie selbst hören kann. »Die werd dir jetzt recht, gell, du armseliges Menschlein!« Tausend Stimmen zu einer verschmolzen, tief wie das Knurren eines Höllenhundes und kreischend wie brennende Hexen auf dem Scheiterhaufen. Das grelle Licht eines Blitzes enthüllt eine pechschwarze Gestalt mit dem Gesicht eines Menschen, zottigem Fell und den gebogenen Hörnern einer Ziege, die sich mit ihren Klauenfingern an den Turm krallt und aus lodernden Augen auf den Corbinian herabstarrt. Da steckt der Daivi drin. Obwohl der Corbinian noch flüstert, scheint seine Stimme über die ganze Stadt zu tragen. »Was für ein kluges Menschlein du doch bist. Lachend wirft der Teufel den Kopf zurück und tritt mit seinem Boxfuß gegen den Turm, so dass ein Zittern durch das Mauerwerk läuft. Jetzt wird dem Korbinian klar, woher das Dröhnen kam. Vom Leibhaftigen selbst. Der klettert nun wie eine vierbeinige Spinne kopfüber hinab, bis er nur noch eine Manneslänge von dem Türmer entfernt ist. Der Schwefelgestank raubt dem Korbinian fast den Atem. »Bei der Frauenkirche habt ihr mich reingelegt. Aber dieses Gotteshaus!« Er spuckt dem Korbinian das Wort regelrecht ins Gesicht. »Das mach ich dem Erdboden gleich. Und dann scheiß ich auf die Trümmer, so dass dieser Ort auf ewig mir gehören wird.« Dem Korbinian wird schlecht. Wieder muss er daran denken, was die alte Geigerin gesagt hat. Der Daiwi hat da Aug auf Minga geworfen. Er hat es nicht glauben wollen, aber jetzt muss er einsehen, dass es stimmt. Die Stadt ist dem Gott sei bei uns ein Dorn im Aug, und er hat es auf St. Peter abgesehen, auf seine Kirche und seinen Turm. Der Turm, von dem aus er bis in die Berge schauen kann. Plötzlich steigt eine Wut in ihm auf, von der Korbinian gar nicht gewusst hat, dass sie in ihm steckt. Er beißt die Zähne aufeinander, bis sie knirschen. Was glaubt dieser rotäugige Geißbock eigentlich, wer er ist? Breitbeinig stellt er sich hin und holt tief Luft. Pater Noster qui! Der Korbinian stockt. Herrschaft! So oft hat er dem Pfarrer das Vaterunser auf Latein beten hören, und nun weiß er doch nicht, wie das geht. Er könnte es ja auf Deutsch sagen, aber das wirkt bestimmt nicht. Alles in der Kirche ist irgendwie auf Latein, das wird schon seinen Grund haben. Bestimmt kann man den Teufel auch nur so vertreiben. Pater Noster, fängt er wieder an. Qui tu in es in... Der Teufel lacht noch lauter als zuvor. Es schüttelt ihn geradezu vor Lachen, und er tritt gegen den Turm, dass die Mauerbrocken davon fliegen. Ein Stein verfehlt den Türmer nur um Haaresbreite. Der Korbinian ballt die Fäuste, macht sich der zottlige Kerl auch noch über ihn lustig. Na warte, Bürschall, da hast du dir den Falschen ausgesucht. Er dreht auf dem Absatz um und stürmt in seine Stube. Da drin ist es noch immer stockdunkel, aber das bemerkt er in seiner Wut gar nicht. Sicher wie ein Schlafwandler findet er das große Kruzifix an der Wand, reißt es vom Nagel und rennt wieder hinaus. Der Teufel ist inzwischen auf den Umgriff herabgesprungen und erwartet den Korbinian mit gebleckten Zähnen. Das kommt dem Türmer aber gerade recht. »Schleich die, du euer Ziegenbock!« ruft er und schwingt das Kreuz wie eine Keule. »Du greisliger hast in Minga nix verloren. Und auf meinem Turm schon gleich dreimal nix.« Er holt aus und schlägt dem Gehörnten genau aufs linke Ohr. Eine dünne Rauchfahne steigt auf, wo das Kreuz ihn getroffen hat, und es riecht nach angesenktem Fell. Der Teufel heult auf, dass dem Korbinian die Ohren klingeln, aber davon lässt der sich nicht beeindrucken. Rechts und links haut er dem Leibhaftigen das Kruzifix um die Ohren, und mit jedem Schlag stinkt es mehr. Der Korbinian muss schon husten vor lauter Qualm, aber er denkt gar nicht daran aufzuhören. Windelweich will er den Zottelbock prügeln, damit ihm ein für allemal die Lust auf München vergeht. Er hebt das Kreuz so hoch in die Luft, wie er nur kann, und lässt es mit aller Kraft auf den Kopf des Teufels niedersausen, genau zwischen die Hörner. Der brüllt auf, springt mit einem mächtigen Satz in die Luft und schafft es gerade noch, sich an einem Uhrzeiger festzuhalten. Aus lodernden Augen starrt er auf den Korbinian hinab. »Vermaledeite Münchner«, grollt er. »Aber gegen euch wird auch noch ein Kraut wachsen.« Mit diesen Worten verschwindet der Teufel in der Nacht und tritt dabei mit seinem Boxfuß noch einmal mit Wucht nach hinten aus. Ein Knirschen geht durch den ganzen Turm, Steinbrocken fallen herab, und noch bevor der Korbinian die Arme hochreißen kann, trifft ihn ein Ziegel mitten auf den Kopf und ihm wird schwarz vor Augen. Mit einem großen Kopfverband und einer noch größeren Beule darunter sitzt er am nächsten Tag im schwarzen Hahn. Das angesenkte Kruzifix, an dem noch ein paar schwarze Haare pappen, neben sich und erzählt, wie er den Teufel verjagt hat. »Geh zur, den Schmarrn kannst den alten Weibern verzählen, einen sauberen Rausch hast gehabt und bist umgefallen, nix weiter«, sagt einer der Färber am Nebentisch. Der Korbinian antwortet nicht, sondern packt den Färber am Unterarm und zieht ihn mit sich vor die Schenke. Neugierig folgen ihnen die anderen Zecher nach draußen. Der Korbinian wartet, bis sich alle versammelt haben, dann hebt er stumm den Arm und zeigt auf den Kirchturm. »Und?« Der Färber zuckt mit den Schultern. »Ist doch alles wie im...« »Heilige Maria! Das gibt's doch nicht!« Alle Farbe weicht aus seinem Gesicht. Bei den anderen dauert es etwas länger, bis sie kapieren, was dem Färber sofort aufgefallen ist. Doch dann bleiben auch ihnen die Münder offen stehen. Mit seinem letzten Tritt hat der Teufel die ganze Turmspitze genau um ein Viertel gedreht, so dass das goldene Kirchturmkreuz nicht mehr von West nach Ost, sondern von Nord nach Süd zeigt. Und so ist es bis heute geblieben. Tatsächlich zeigen Kreuze auf Kirchturmspitzen traditionell immer in Ost-West-Richtung, nur das vom alten Peter nicht. Die offizielle Erklärung dafür ist, dass die Westwinde so stark gegen das Kreuz drückten, dass es sich mehr und mehr verbog und schließlich nicht mehr auszuschließen war, dass es irgendwann auf das Kirchenschiff fallen würde. König Ludwig II. Ordnete daraufhin an, das Kreuz im Rahmen einer Renovierung um 90 Grad zu drehen, damit es dem Wind weniger Angriffsfläche bot. Aber ganz ehrlich, welche Erklärung sollen wir nun glauben? Weiter geht es auf der nächsten CD. 5. Die verstummte Glocke von Inni Lorenz. Gesprochen von Jan Köster. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde am Münchner Galgenberg südlich der Hackerbrücke immer, wenn ein zum Tode Verurteilter vor seinen himmlischen Richter treten musste, das arme Sünderglöckerl geläutet, das zu einer kleinen Kapelle unweit der Richtstätte gehörte. Doch eines Tages wollte sie zum Erstaunen der Menschen einfach nicht erschallen. Michael Huber spürte die Angst, die sich wie eine scharfe Klinge in sein Innerstes bohrte. »Warum?« dachte er verzweifelt. »Warum glaubt mir denn keiner, dass ich unschuldig bin?« Er schloss die Augen und ließ die Erinnerung an die letzten 24 Stunden in sich aufsteigen. Vielleicht gab es doch noch etwas, das er zu seinen Gunsten vorbringen konnte. Sie hatten zu dritt im Torbräu gesessen und dort getrunken und gewürfelt. Die Szene stand so deutlich vor ihm, dass er das Gefühl hatte, alles noch einmal zu erleben. »Jetzt müssten wir endlich einmal gewinnen«, hörte er seinen Freund und Nachbarn Franz Windler sagen, der eben den Würfelbecher nahm und die Würfel kräftig durchschüttelte. »Zeit wär's!« Michael starrte mit einem gewissen Neid auf einen Münzhaufen, der sich vor dem Fremden auftürmte. Dabei hatte das Spiel ganz anders verlaufen sollen. Franz hatte vorgeschlagen, den Mann zum Würfeln aufzufordern und ihm dabei das Fell über die Ohren zu ziehen. Doch Günther Schnabel, wie der Fremde sich nannte, hatte den Spieß umgedreht und ihnen fast alles Geld abgewonnen, das sie besaßen. Zwei- oder dreimal hatte Michael aufhören wollen. Da aber ein Mann unmöglich die ganze Zeit so viel Glück haben konnte, hatte er sich von Franz überreden lassen, weiter zu würfeln. Nachdem er noch mehr verloren hatte, war sein schlechtes Gewissen erwacht. »Das hätte ich nicht tun sollen«, brach es aus ihm heraus. Mit dem Geld haben die Silly und ich heiraten und unseren Ausstand gründen wollen. Was soll ich ihr jetzt sagen? Reg dich nicht auf, Michi. Das kriegen wir schon hin, sagte Franz Windler mit einem verkrampften Lächeln und machte seinen Wurf. 15. Das muss er erst einmal übertreffen, rief Michael erleichtert, denn er hatte mit Franz ausgemacht, ihren Gewinn halbe-halbe zu teilen. Wenn der Fremde jetzt schlechter würfelte, würde er zwar nur einen Teil des verlorenen Geldes wiederbekommen, aber wenigstens wäre es genug, um heiraten zu können. Silly und er würden sich mit den alten und abgestoßenen Möbeln der Großmutter zufrieden geben müssen, doch wenn er fleißig arbeitete, konnte er Tisch, Stühle und Anrichte nach und nach erwerben. Der Fremde würfelte, hob den Würfelbecher und lachte. 16, tut mir leid, ihr habt wieder verloren. Was tun wir jetzt? Fragte Michael verzweifelt. Ein bisschen Geld habe ich noch. Wenn du noch ein paar Kreuzer zusteuern kannst, dann könnten wir es doch noch einmal versuchen, sagte Franz. Michael nickte und öffnete seinen Geldbeutel. 3 letzte Münzen fielen heraus, als er ihn umstülpte. Viel ist grad nicht, fand Franz und schob ihm den Würfelbecher zu. Fang du an. Michael schnaufte tief durch, schüttelte den Becher wie wild und knallte ihn dann mit Wucht auf die Tischplatte. 5. Viel weniger hättest du nicht würfeln können, spottete der Fremde und zog den Würfelbecher zu sich. Als er ihn leicht schüttelte und gemütlich auf die Tischplatte setzte, betete Michael, Schnabel solle ähnlich schlecht würfeln wie er. 11. Geht grad noch, erklärte der Fremde nicht ganz zufrieden und reichte den Würfelbecher an Franz weiter. Wisst ihr, dass es eigentlich nicht recht ist, weil ihr immer 2 Versuche gegen einen von mir habt, meinte er dabei. Für die Ungerechtigkeit hast du uns aber ganz schön die Beutel geleert. Franz Windler schüttelte kurz den Würfelbecher und ließ die Würfel aus diesem herausfallen. 9, wieder verloren, kommentierte der Fremde zufrieden. Wenn's wenigstens 3 Dreier wären. Damit hättest du gewonnen, stöhnte Michael enttäuscht. Es hat halt nicht sein sollen. Franz stellte den Würfelbecher beiseite und hob in einer komisch verzweifelten Geste die Arme. Ich bin blank und kann nicht einmal mehr das Bier bezahlen, das ich getrunken habe. Ich muss es auch anschreiben lassen. Michael seufzte und fand, dass er der größte Depp unter Gottes weitem Himmel war. Kurz vor der Hochzeit mit dem liebsten Mädchen der Welt hatte er sich vom Spielteufel verführen lassen und alles verloren. Günther Schnabel strich unterdessen die gewonnenen Münzen ein und sah seine beiden Mitspieler fröhlich an. »Ich bin ja nicht so und lad euch ein. Trinkt so viel ihr wollt.« Da sage ich Dankeschön, denn ich habe wirklich einen saumäßigen Durst, meinte Franz und winkte der Schankmaid, ihm einen frisch gefüllten Krug zu bringen. Es blieb nicht bei dem einen Krug. Aus Ärger über das verlorene Geld und wegen der Scham, Silly gegenübertreten und es ihr beichten zu müssen, trank Michael weitaus mehr, als er gewohnt war. Auch der Fremde ließ sich das süffige Bier schmecken, während Franz Windler immer wieder mit ihnen anstieß, seinen Krug jedoch seltener nachfüllen ließ. Nach einer Weile sah Günther Schnabel sich in der Wirtsstube um. Einige Männer in ledernden Kniebundhosen und protzig gestickten Hosenträgern trugen lange Hirschfänger in den Seitentaschen. Andere wirkte mit ihren wirren Bärten und den flink wandernden Blicken ebenfalls nicht gerade vertrauenserweckend. Mit einer gewissen Besorgnis wandte Schnabel sich an seine beiden Mitspieler. »Es wäre mir recht, wenn mir einer von euch für heute Nacht Obdach geben könnt. Ich will hier nicht im Schlafsaal liegen müssen. Es haben zu viele Leute gesehen, wie viel ich gewonnen habe.« »Ich tät's auch nicht gern«, sagte Franz Windler, während Michael eine Weile brauchte, um die Bitte des Fremden zu verstehen. In seinem Ärger über das verlorene Geld wollte er dem Fremden nicht auch noch einen Gefallen tun. Da stupste Franz ihn an. »Bei mir geht's wegen meinem Weib und den Kindern schlecht, denn dafür ist die Wohnung zu klein. Aber du lebst noch einschichtig und hast Platz. Also sei so gut und nimm den Günther zu dir. Es wär christlich gehandelt.« »Ich zahle auch dafür«, bot der Fremde an. Er hatte eine hübsche Summe gewonnen und war gerne bereit, ein paar Münzen für einen sicheren Schlaf zu opfern. »Also gut, meinetwegen«, sagte Michael unwillig. Es passte ihm zwar nicht, aber er wollte nicht auch noch als schlechter Verlierer dastehen. »Das ist ein gutes Wort.« Franz winkte der Wirtsmagd, Michael nachzuschenken, und stieß danach erneut mit ihm an. »Wir sind zwei Freunde, was auch immer kommen mag.« »Das hast du fein gesagt«, antwortete Michael mit mittlerweile schwerer Zunge. »Aber jetzt bin ich müd und möchte heim.« »Dann gehen wir«, sagte Günther Schnabel, den ebenfalls nichts mehr im Torbräu hielt. Erreichte der Schankmaid die paar Kreuzer, die sie für das Bier verlangte, sparte nicht mit Trinkgeld und stand schwankend auf. Michael war ebenfalls nicht mehr sicher auf den Beinen. Daher fasste Franz Windler die beiden unter und führte sie hinaus. Unterwegs stimmte der Fremde einen Gassenhauer an, der zu dieser späten Stunde allerdings wenig Gegenliebe fand. Eine Frau schimpfte, und weiter vorn goss jemand den Inhalt eines Nachttopfes auf die Straße. »Daneben«, spottete Michael und begann ebenfalls zu singen. »Seid bittschön stark, sonst sperren uns die Wachen noch ein«, flehte Franz und war erleichtert, als sie das kleine Häuschen erreichten, das Michael von seiner Großmutter geerbt hatte. Er selbst wohnte weitaus beengter, denn er musste sich das Haus, in dem er mit seiner Familie wohnte, mit seiner Schwester und deren Kindern teilen. Bei dem Gedanken zuckte er mit den Schultern. Nicht lange, dann würden bessere Zeiten kommen. Mit diesem Gedanken half er den beiden stürzbetrunkenen Männern ins Haus, wartete, bis sie auf das alte, durchgelegene Bett fielen, in dem bereits Michaels Großeltern geschlafen hatten, und verabschiedete sich. Das nächste, an das Michael sich erinnern konnte, waren zornige Rufe und die rauen Griffe der Stadtwachen, die ihn aus seinem Bett rissen und ihm die Hände auf den Rücken fesselten. »Was ist los?«, fragte er verdattert, während sein Schädel wegen seines fürchterlichen Katers zu platzen drohte. »Das weißt du schon selbst«, schnauzte ihn einer der Wachen an und stieß ihn zur Tür. Auf dem Weg dorthin sah Michael das Bett. Es war auf der Seite, auf der Günther lag, voller Blut, und aus der Brust des Mannes ragte der Griff eines Messers, das er erst auf dem zweiten Blick als das seine erkannte. Michael begriff überhaupt nichts mehr und glaubte, in einem wirren Traum verfangen zu sein, aus dem er bald erwachen würde. Die Stadtwachen schleppten ihn zum Rathaus, sperrten ihn in dessen Keller ein und gingen dabei nicht gerade zimperlich mit ihm um. »Das mag ich, im Spiel verlieren und den Gewinner dann zu sich locken, um ihn umzubringen«, sagte einer und versetzte ihm einen derben Hieb. Eine Schmerzwelle schoss durch Michaels Kopf und er stieß einen Schrei aus. »Tu nicht so! So hart habe ich dich nicht getroffen«, meinte der andere und schlug erneut zu. Michael sank auf die schmale, harte Pritsche und überließ sich weinend seinem Elend. »Wenn du hier reierst, wischst du es selber auf«, drohte der Stadtwächter noch und verließ dann mit seinen Kameraden zusammen die Zelle. Zwar erbrach Michael nicht, doch die Nachwirkung des Gewaltrausches, den er sich am Abend angetrunken hatte, waren auch so schlimm genug. Daher war er froh, als er nach einer Weile in einen bleiernen Schlaf fiel. Ein rüder Fußtritt weckte ihn. Als er die Augen öffnete, standen zwei Stadtwachen vor ihm und zerrten ihn hoch. »Auf geht's! Der Herr Richter hat grad Zeit«, meinte einer. Michael versuchte, seinem schmerzenden Kopf einen klaren Gedanken abzuringen. »Warum sollte er vor den Richter?«, fragte er sich und erinnerte sich mühsam daran, vor kurzem Blut gesehen zu haben. Aber wo? Sein Gedächtnis ließ ihn im Stich. Kurz darauf wurde er in einen Saal geführt, in dem der Richter in seiner dunklen Robe und einige Beisitzer auf ihn warteten. In der Ecke standen mehrere Zeugen. Verwundert bemerkte Michael, dass Franz dazugehörte. Aber auch die Wirtsmagd, die sie gestern bedient hatte, und Silly waren dabei. Das Gesicht seiner Braut war vor Gram verzerrt und sie schluchzte, als sie ihn ansah. »Warum hast du das getan, Michi? Auch wenn du dein erspartes Geld verloren hast, hätten wir doch trotzdem heiraten und in deinem Häuserl leben können.« »Ich hab nichts getan«, presste Michael mühsam hervor. »So hab ich's gern. Leugnen tut er also auch noch«, murmelte der Richter und funkelte Michael drohend an. »Angeklagter, er hat sich gestern vom Satan zum Glücksspiel verleiten lassen und dabei viel Geld verloren. Danach hat er den Gewinner mit dem Angebot, er könnte bei ihm übernachten, weil es diesen in der Gastwirtschaft zu unsicher erschien, in sein Haus gelockt und ihn dort im Schlaf heimtückisch erstochen.« »So war's nicht«, stöhnte Michael, obwohl er sich nur bruchstückhaft an das erinnern konnte, was gestern Abend geschehen war. »Es gibt Zeugen«, erklärte der Richter kalt. »Die Zeugin Resi Gabler möge vortreten.« Die Wirtsmagd kam zögernd auf den Richter zu und knickste. Der Richter ließ sie einen Augenblick schmoren, dann stach sein rechter Zeigefinger auf sie zu. »Sie hat gestern im Torbräu bedient?« »Jawohl, Euer Ehren«, antwortete die junge Frau. »Der Angeklagte Michael Huber hat an jenem Abend mit dem auf Durchreise befindlichen Günther Schnabel und seinem Nachbarn Franz Windler gewürfelt?« fragte der Richter weiter. »Jawohl, Euer Ehren.« »Hat er dabei gewonnen oder verloren?« Die junge Frau schnaubte kurz. »Verloren hat er! Und wie?« »Hat Franz Windler ebenfalls verloren?« wollte der Richter nun wissen. »Er hat auch verloren, aber bei weitem nicht so viel wie der Michael. Der hat seine gesamten Gulden zu dem Fremden hinüberschieben müssen«, erklärte die Schankmagd. »Hat der Angeklagte Michael Huber dabei dem Bier stark zugesprochen?« Resi Gabler überlegte einen Augenblick, bevor sie Antwort gab. »Zuerst nicht gleich, aber als er immer mehr verloren hat, hat er gesoffen wie ein durstiger Ochs.« »Ein schwerer Rausch beseitigt Hemmungen, die einen Mann sonst daran hindern, sich so zu verhalten, wie es die hohe Obrigkeit verlangt«, erklärte der Richter und maß Michael dabei mit einem vernichtenden Blick. »Ich war's nicht«, stöhnte dieser. »Ich hab die ganze Nacht geschlafen. Wie hätte ich ihn da umbringen können? Als nächstes will er uns wohl noch weismachen, der Ermordete habe sich das Messer selbst in die Brust gestoßen«, höhnte der Richter. »Es gibt weitere Zeugen. Franz Windler, vortreten!« Michaels Nachbar kam mit betrübter Miene auf den Richtertisch zu, hielt den Hut demütig in der Hand und schüttelte dabei mehrmals den Kopf. »Wisst ihr, Euer Ehren, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der Michael zu sowas fähig ist, wenn ich's nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.« »Er war Zeuge des Mordes?« fragte der Richter verwundert. Sofort wehrte Franz Windler mit beiden Händen ab. »Um Gottes Willen, nein! Ich wollte nur sagen, dass ich heute früh, als ich den Michael aufgesucht habe, diesen schlafend im Bett vorgefunden habe und sein Gast tot daneben gelegen hat. Den hätte doch jeder umbringen können, wenn die Tür so offen war, dass du hast hereinkommen können«, wandte Michael verzweifelt ein. Einer der Beisitzer, dem die Aufgabe übertragen war, den Angeklagten zu verteidigen, hob die Hand. »Diese Bemerkung sollte zu Protokoll genommen werden. Es hätte durchaus jemand den beiden folgen, in das Haus eindringen, den Fremden erstechen und das Geld an sich nehmen können.« »Das ist schon richtig, aber es stimmt nicht«, wandte Franz Windler ein. »Als wir nämlich in der Nacht heimgekommen sind, hat der Michael, so wie er es immer tut, den Riegel vorgeschoben. Ich hab's ganz genau gehört. Ist er bereit, das zu beschwören? Fragte der Richter. Franz Windler nickte eifrig. Ich schwör gern, dass der Michael, wenn er in der Nacht heimkommt, den Riegel vorschiebt. Hat der Angeklagte das auch in der letzten Nacht getan? Fragte der Verteidiger. Wenn ich's doch sag, antwortete Franz Windler rasch. Da hob einer der Stadtwachen, die Michael verhaftet hatten, die Hand. Euer Ehren, wir haben Günther Schnabels Geldbeutel unter der Matratze des Bettes gefunden. Hätte ein anderer Schnabel ermordet, hätte er das Geld gewiss nicht zurückgelassen. Das ist ein schwerwiegendes Argument, sagte der Richter und winkte Silly zu sich. Es heißt, Sie und der Angeklagte wolltet heiraten? Ja, das wollten wir, schluchzte Silly unter einem Tränenstrom. Es heißt weiter, der Angeklagte hätte ein weiteres Stockwerk auf das Haus bauen und es neu einrichten lassen wollen, fuhr der Richter in der Befragung fort. Das wollte er, ja, bekannte Silly. Dafür hat er das Geld gespart, es dann aber im Spiel verloren. Trotz seiner Trunkenheit hat er den Gewinner zu sich gelockt und ermordet, um sein Geld zurückzubekommen. Wäre Franz Windler nicht zufällig früh morgens zu ihm gekommen, hätte er den Leichnam heimlich verschwinden lassen und angeben können, Schnabel habe ihn vor Tau und Tag verlassen. Die Schuld des Angeklagten ist damit hinlänglich erwiesen. Um unserer Stadt München weitere Kosten zu ersparen, soll er heute Nachmittag am Galgenhügel am Halse aufgehängt werden, bis er tot ist. Nachdem der Richter das Urteil gefällt hatte, brach er den Stab und die Büttel schleiften Michael hinaus. Er sah noch Sillys blasses, entsetztes Gesicht. Dann knallte er mit dem Kopf gegen den Türrahmen und spürte, wie sein gemarterter Kopf förmlich explodierte. Eine raue Hand riss Michael aus seinen wirren Gedanken. Der Strick wurde ihm um den Hals gelegt und er begriff, dass er in wenigen Augenblicken vor seinen himmlischen Richter treten würde. All seine Träume waren verschwunden, so als hätte das Hochwasser der Isar sie mit sich gerissen. Es würde keine Heirat mit Silly geben, keinen Krug Bier mehr beim Torbräu und auch keine Gespräche mit seinem Nachbarn Franz. Bevor er starb, wollte er die Welt, von der er scheiden musste, noch einmal sehen. Er öffnete die Augen und sah als erstes Silly. Sie weinte, doch einer ihrer anderen Verehrer stand neben ihr und versuchte sie zu trösten. »Wahrscheinlich wird dieser Kerl sie heimführen«, dachte Michael bitter und wandte seinen Blick ab. Stattdessen sah er Franz Windler an. Sein Nachbar wirkte seltsam zufrieden und rieb sich sogar die Hände. »Weshalb?« fragte Michael sich. Da erklang ein scharfer Befehl. Der Boden wurde ihm unter den Füßen weggezogen und er fiel nach unten. Einen Augenblick spürte er einen heftigen Ruck im Nacken. Dann war es vorbei. Silly wandte sich mit Schaudern ab, um ihren am Seil leicht hin und her schwingenden Verlobten nicht mehr sehen zu müssen. »Komm, Silly, wir sollten gehen«, schlug ihr Verehrer vor. Sie schnupfte die Tränen und nickte. »Ja, das sollten wir.« Als er sie jedoch wegführen wollte, blieb sie auf einmal stehen. »Ich höre das arme Sünderglöckerl nicht. Das läutet doch jedes Mal, wenn einer aufgehängt wird.« »Es heißt, es läutet immer dann nicht, wenn ein Unschuldiger am Strick oder auf dem Richtblock sterben muss«, warf die Wirtsmagd Resi ein und schüttelte sich bei dem Gedanken, es könnte auch diesmal so sein. »Unsinn«, rief Franz Windler, »es hat gewiss einen anderen Grund, dass die Glocke der Kapelle nicht läutet.« »Sie sollt aber läuten, sonst reden die Leute drüber, dass der Michael vielleicht doch nicht der Mörder war.« Ganz wohl war Resi Gabler bei diesen Worten nicht. Sie hatte Michael gemocht und machte es Franz Windler zum Vorwurf, den jungen Burschen zum Würfelspiel überredet zu haben. »Blöder Urschel«, schimpfte Windler und trat auf den Richter zu, der der Hinrichtung von einem Stuhl aus beigewohnt hatte. »Es stimmt schon, Euer Ehren, dass der, der ein Verbrechen meldet, ein Viertel von dem kriegt, was der Mörder geraubt hat?« »Ja, melde er sich morgen bei mir«, antwortete der Richter, der durch das Ausbleiben des Geläuts unruhig wurde. »Bis jetzt hat das arme Sünderglöckel alleweil geläutet«, sagte Silly und musterte Franz Windler mit einem seltsamen Blick. »Das wird auch gleich läuten«, rief dieser, und eilte auf die hölzerne Kapelle zu, die unweit des Galgenhügels errichtet worden war und mit ihrer Glocke den zum Tode verurteilten Verbrechern die letzte Stunde schlug. Der Mann, der sonst den Glockenstrang zog, stand vor der Kapelle und schaute zum Galgenhügel hinüber. »Was ist los? Warum läutest du nicht?« fragte Franz Windler empört. »Du tätest da auch nicht läuten. Es ist ein Hornissennest in der Glocke. Wenn die aufgescheucht werden...« Den Rest ließ er ungesagt. Doch Franz Windler interessierte sich eh nicht dafür. »Das arme Sünderglöckerl muss läuten. Und wenn ich es selber tu...« Mit diesen Worten drang er in die Kapelle ein, schlug wuterfüllt die Tür hinter sich zu und packte den Glockenstrang, als wäre er sein Feind. Als er heftig daran riss, schwang die Glocke hin und her, gab aber keinen Ton von sich. Rasend vor Wut zog Franz Windler noch kräftiger und blickte erst dann nach oben. Der Klöppel wurde von einem gut doppelt mannskopfgroßen Hornissennest eingehüllt, so dass er nicht gegen die Glocke schlagen konnte. Durch die heftige Bewegung platzte das Nest jedoch auf und Hunderte von Hornissen schwärmten aus. Bevor Franz Windler begriff, was hier geschah, hatten die Hornissen ihn entdeckt und stürzten sich voller Wut auf ihn. Entsetzt wich er zurück und wollte die Kapelle verlassen. Da stolperte er über das lose Ende des Glockenseils und fiel hin. Fast im selben Augenblick stachen die ersten Hornissen zu. Vor Schmerz stöhnend kroch Franz Windler zur Tür und griff zur Klinke. Die Tür aber klemmte, und im nächsten Moment trieben ihm die Hornissen ihrer Stacheln in die Finger. Mit einem Aufschrei ließ er den Türgriff los und schlug mit der anderen Hand gegen das Türblatt. »Mach auf! Die Hornissen! Sie bringen mich um!« Er erhielt keine Antwort, denn der Messner hatte das durchdringende Summen der ausschwärmenden Hornissen gehört und das Weite gesucht. »Warum hilft mir denn keiner?« brüllte Franz Windler. Dann schrie er und kreischte schließlich in seiner Qual und Todesangst, während die aufgebrachten Hornissen ihn wie eine zweite Haut bedeckten und immer wieder zustachen. Da sah er auf einmal seinen am Strick baumelnden Freund vor sich und verspürte eine Furcht, die die Angst vor den Hornissen weit übertraf. »Es ist die Strafe des Himmels. Herrgott, verdamme mich nicht. Ich war verzweifelt und brauchte dringend das Geld. Nimm den armen Michael und den Fremden zu dir ins Himmelreich auf und verdamme mich nicht zur Höllenstrafe. Lass mich wenigstens im Fegefeuer hoffentlich...« Seine Stimme versagte, und während das Hornissengift seinen Körper immer mehr lähmte, erkannte er mit erschreckender Deutlichkeit, dass er Michael in die Ewigkeit folgen würde. 6. Kalte Herberge von Nicole Neubauer, gelesen von Armand Presser. Vor den Toren Schwabings, auf den Ländereien des verschwundenen Dorfes Wagrain, erstreckten sich 1750 noch die Wälder Neuherbergs. Wo heute der Sitz des Instituts für Strahlenschutz ist, befand sich seinerzeit eine heruntergekommene Tafernwirtschaft. In der berüchtigten kalten Herberge feierten die Schwabinger Bauern ihre Hochzeiten und ließen sich auch durch die Schauergeschichten nicht davon abhalten, denn es hieß, wohlhabende Reisende verschwänden über Nacht und tauchten in der Sülze wieder auf. Sie wollen wissen, wie es mich hierher verschlagen hat? Ich weiß es selbst nicht, als sei dieses Haus meine Bestimmung. Der junge Reisende, der mir am Wirtshaustisch gegenüber sitzt, strahlt Unruhe aus. Jedes Mal, wenn sich die Tür zur Schankstube öffnet, schreckt er zusammen. Obwohl seine Augen im Schatten der Hutkrempe liegen, habe ich das Gefühl, er beobachtet mich aufmerksam über die Krüge hinweg, als wisse er alles über mich. Seinen Namen hat er mir nicht genannt. »Lassen wir meinen Weg am Lauf des Türkengrabens beginnen«, fährt er fort. Ich war schon die halbe Nacht vorher durchgeritten, hatte die Stadt hinter mich gebracht und saß nur mit wenigen Pausen seit Stunden im Sattel. Um mich herum streckte sich freies Feld, am Horizont erhoben sich römische Hochäcker. Ich blickte alle paar Minuten über die Schulter. Wer mich verfolgte, würde mich schon von Weitem erspähen können. Der Huf meines Pferds rutschte auf einer gefrorenen Pfütze zwischen den Steinen, ich verlor beinahe das Gleichgewicht und trieb ihm einen Sporn in die Flanke. Weiter, weiter, wir mussten weiter. Wenn ich dem Kanal folgte, müsste ich bald auf die Straße nach Ingolstadt gelangen, wo niemand mein Gesicht kannte und wo es Militär gab, Wanderarbeiter, Gelegenheiten. Der Türkengraben war ein Rinnsal ohne erkennbare Strömung. Der Novemberfrost hatte schon glitzernde Scherben über die Oberfläche gestreut. Als ich ein Fuhrwerk näherte, krampfte sich mein Magen zusammen. Doch es war nur ein Bauer, der stumm vor meiner Erscheinung die Mütze zog und seinen Gaul rasch wegzerrte. Der Hut mit der Feder und die goldenen Knöpfe an meinem Mantel taten immer noch ihren Dienst, machten mich aber so auffällig wie einen geschmückten Ochsen bei der Viehscheid. Die Kälte biss durch meinen Mantel, der mich nicht wärmte, und allen Räubern zurief: »Überfallt mich doch!« Ich besaß noch nie sinnvolle Dinge. Edle Kleidung, deren Säume sich beim ersten Regen auflösen, überzüchtete Renngäule, die über ein Gänseblümchen stolpern, eine Schulbildung mit Latein und Tischmanieren, aber nicht, wie man eine Nacht im Freien überlebt, ein Feuer anfacht oder einen Pfad findet. Alles, was ich je besessen hatte, war Staub in meinen Händen. Die Dinge gehörten in ein Land, dessen Tore sich hinter mir verschlossen hatten, mit Dornen überwuchert, so dass ich nie mehr dorthin zurück konnte. Für einen Augenblick war ich weggedämmert. Denn als ich die Augen wieder aufschlug, konnte ich den Türkengraben nicht mehr erkennen. Entweder das Pferd hatte einen falschen Weg eingeschlagen, oder der Lauf des Kanals war vollkommen ausgetrocknet und unsichtbar unter dem Frost. Meine einzige Orientierung war das schwindende Tageslicht, und ich gab Acht darauf, mich bei jeder Weggabelung Richtung Norden zu orientieren. Hier wurde die Straße enger und die Pflastersteine standen hervor wie Tierschädel. Die Felder wandelten sich in schlecht bewirtschaftete Wälder, ich ritt durch Wände von kahlem Unterholz. Das Pferd lahmte, und der Himmel färbte sich immer grauer. Vor Einbruch der Dunkelheit musste ich einen Platz zum Schlafen und zum Essen gefunden haben. Immer mehr zweifelte ich daran, auf der richtigen Straße zu sein. Das hier musste der alte Weg sein, den die Fuhrwerke aufgegeben hatten. Das Dorf Wagrain an seinem Ende war längst verlassen und im Wald versunken. Es würde viel zu lange dauern, den Weg zurückzuverfolgen, und ich würde mich sicherlich aufs Neue verirren, also trieb ich den Gaul weiter vorwärts. Diese alte Straße musste ein Ende haben, es musste wieder ein Bauernhof kommen, bevor es stockdunkel wurde. Ich war so hungrig, dass mein Körper kein bisschen Wärme mehr produzieren konnte. Mein Rücken brannte, wie mit Messern durchbohrt, und ich konnte meine Füße in den Lederstiefeln nicht mehr spüren. Irgendwann hielt ich mich nur noch am Knauf des Sattels fest. Irgendwann war ich kurz davor, einfach nachzugeben und mich hinuntergleiten zu lassen, um darauf zu warten, dass die Kälte alles betäubte. Das war der Moment, als ich die Musik hörte. Eine Melodie wand sich durch die tief hängenden Zweige wie Rauchschwaden, rau und heulend. Erst dachte ich, mein überreiztes Gehirn habe mich getäuscht. Waldelfen und Irrlichter seien gekommen, um mich in die Wälder zu locken, doch die Musik schwoll an und wurde lauter. Ich konnte eine Ziach ausmachen, ein Akkordeon oder sonst ein Ding, das man aus dem Bauch einer toten Ziege machen konnte, einen Pfeifer, eine Gitarre. Mit einiger Mühe hatten sich die Musiker auf ein gemeinsames Lied geeinigt und trieben es mit einem immer schneller werdenden Rhythmus voran. Nach ein paar Kurven sah ich Lichter durch die Bäume scheinen und weinte fast vor Erleichterung. Sie gehörten zu einem langgezogenen Tanzhaus aus schwarz verfärbtem Holz, einem Salettl. Die Fenster waren geöffnet und die Musik strömte heraus. Ich konnte die Schuhe hören, die im Takt auf dem Tanzboden aufschlugen. Auf der anderen Straßenseite erhob sich das Gasthaus, nur schwach beleuchtet und mit verschlossenen Türen. Ich ritt zum Eingangstor und rutschte vom Pferd mit aller Würde, die mir noch blieb. Ein bulliger Kerl trat in die Tür mit einer weißen Kappe auf der Glatze, einen Zipfel der Schürze hatte er in den Gürtel gesteckt. »Wir haben eine Hochzeit«, sagte er, als wäre das alles, was man wissen musste. »Bitte, ich brauche nur ein Bett für eine Nacht.« Mein ganzer Hochmut war verflogen, ich wäre vor ihm auf die Knie gefallen für eine warme Stube. Der Wirt schaute an mir herunter, schätzte, wie viel Geld er von einem wie mir verlangen konnte und trat schließlich zur Seite. »Stall ist da drüben, Knecht habe ich keinen. Heut gibt's nur kalte Brotzeiten.« Hätte er das Zimmer im Voraus kassieren wollen, hätte ich die goldenen Knöpfe von meiner Jacke abdrehen müssen, doch eine Magd mit ein paar Krügen im Arm rief nach ihm. Schnell zog ich mein Pferd in Richtung Stall. Es lahmte erbärmlich, und als ich es mit Stroh abrieb, hielt es seinen Hinterlauf hoch. Morgen würde ich nicht mehr weit damit kommen. Ich drehte mich nicht mehr nach ihm um, als ich über den Hof zur Tafern hinüberging. Eine Gestalt schälte sich aus dem Dunkel. Eine Frau in Schwarz mit einem weißen Schleier, der über ihre Schultern floss und sich im Wind blähte. Sie schüttelte den Kopf und legte den Finger auf die Lippen. Wir standen uns so nah gegenüber, dass ich sie hätte berühren können. Da drehte sie sich um und rannte in Richtung der Gaststube. Es war die Braut aus dem Tanzhaus gewesen, die man zur Brautentführung verzogen hatte und die sich vor der Festgesellschaft verbarg. Kein Geist, der mir eine Botschaft aus dem Jenseits bringen wollte. Trotzdem war mir in dem Moment klar geworden, wo ich gelandet war. Mein Trinkgefährte macht eine Pause und schaut sich nach links und rechts um, bevor er mir zuraunt. »Das hier ist die kalte Herberge. In diesem Haus verschwinden Menschen.« Beinahe muss ich lachen über die alte Geschichte. Für einen Moment ist meine eigene beschwerliche Reise vergessen und ich bin einfach ein junger Mann an einem Wirtshaustisch, der sich Muritaten anhört. »So wollen Sie mir erzählen, dass wir heute Nacht abgeschlachtet und zu Knöchelsulz verarbeitet werden?« »Es heißt, ein Viehhändler aus Augsburg habe einst einen menschlichen Zeh in seiner Brühe gefunden.« Er beugt sich mit fiebrigem Blick nach vorne, das trübe Licht der Wirtsstube fällt in sein Gesicht, ich kann erkennen, dass seine Augen dunkel sind wie die meinen. »Schließen Sie heute Nacht lieber Ihre Tür gut ab.« Obwohl sich in der anderen Ecke der Gaststube die Brautverzieher lärmend betrinken, spüre ich die Blicke des Wirts in meinem Nacken. Ich drehe mich zu ihm um. Ohne seine Augen von mir zu wenden, wischt er ein Messer an seiner Schürze ab, immer wieder, und trotz des bellenden Gelächters der Burschen kann ich das Geräusch auf dem Stoff hören. Der unbeschwerte Moment ist verflogen, die Wirklichkeit senkt sich wieder mit Gewichten auf mich herab. Der Fremde an meinem Tisch kann nicht viel älter als ich sein in den 20ern, aber steht eine große Müdigkeit in sein Antlitz geschrieben, als habe das Schicksal seine schwere Hand darauf gelegt. Der kunstvoll bestickte Saum seines Mantels ist ausgefranst. Mit einem Arm presst er ein Bündel gegen seinen Körper, schwarz wie seine Kleidung, mit einem goldenen Wappen und Monogramm. Als er meinen Blick spürt, zieht er es noch enger an seinen Körper. »So sind Sie auch ein Adliger«, sage ich. Er neigt den Kopf in die Schatten. »Nicht, dass es mir etwas bringt. Das Glück und das Gold haben mich verlassen und ich habe nie etwas anderes gelernt, als aus gutem Haus zu stammen. Mein Krug ist fast leer. Ich trinke den Rest, das Norgal, das verdünnt und nach fauligem Wasser schmeckt. Mein Magen ballt sich davon zusammen. Vergeblich warte ich darauf, dass der Alkohol seine Wirkung entfaltet. Wohin führt diese alte Straße, wenn man weiter auf ihr reitet, frage ich meinen Gefährten. Nur noch in den Wald. Die kalte Herberge ist das letzte Wirtshaus am Ende der Straße. Danach kommt nichts mehr. Der junge Adlige steht auf und streckt seinen Rücken durch. Ein Seufzer entfährt ihm wie von großem Schmerz. Ich wende mich ab und als ich wieder aufblickte, ist er verschwunden, als sei er nie dagewesen. Ich winke die Magd herbei, die ein großes Tablett fallen lässt. Es dreht sich mit blechernem Krach um die eigene Achse, bevor es endlich zum Liegen kommt. Die Magd bekreuzigt sich dreimal, bevor ich ihr beibringen kann, dass ich mein Zimmer beziehen möchte. Sie huscht voraus, als würde ich sie unsittlich verfolgen, zwei Stiegen hinauf, dann einen langen, unbeleuchteten Gang entlang bis zu seinem Ende. Das kleine Licht aus meiner Talgkerze beleuchtet verschlossene Türen links und rechts. Kein Laut dringt heraus. Auch die Musik aus dem Salettel reicht nicht bis hierher. Ich drücke mein Gepäck an mich, es wiegt schwer, und automatisch versuche ich, mit meinen Schritten so wenig Geräusch wie möglich zu machen. Das Mädchen öffnet mir eine Tür, tritt einen Schritt zurück, wie zu einer angedeuteten Verbeugung, und rennt mit einem Schreckenslaut den Gang hinunter. Das Licht der Kerze wabert über mein Domizil. Ein wuchtiger Eichenholzschrank, der eine ganze Seite einnimmt, ein Bett mit Pfosten, aber ohne Vorhänge, eine Kommode und ein Nachttisch. Es gibt keinen Ofen, hier drinnen ist es so kalt wie draußen. Das Fenster ist verschlossen und sperrt tote Luft ein, hier hat schon lange niemand mehr geatmet. Im Schein der Nachtkerze werfe ich meinen Kleidersack ungeöffnet in die Ecke. Auch wenn eine zusätzliche Schicht Stoff nicht gegen Bettwanzen hilft, will ich meine Reisekleidung nicht ausziehen. Im Schrank riecht es nach Terpentin, Ruß und räudigem Pelz, und so sehr ich mein Licht auch darin bewege, ich kann die Schatten nicht aus den Winkeln vertreiben. Meinen Mantel werfe ich übers Bett, seine Wärme werde ich gebrauchen können. Das goldene Medaillon gleitet aus der Tasche, ich hebe es auf. Der Deckel ist aufgesprungen. Die unbeholfene Tuschezeichnung eines Mädchengesichts starrt mir im Abglanz der Kerze entgegen. Tote Augen, glasige Gesichtszüge, keinerlei Ähnlichkeit mit der Frau, die ich geliebt habe. Schnell klappe ich das Medaillon zu, doch ich weiß, dass es zu spät ist, dass ich mich nie mehr an ihr Gesicht erinnern werde, nur an die kalten, toten Augen im Metall. Vor dem Zubettgehen muss ich das Nachtgeschirr verwenden, weil ich mich nicht mehr über die dunklen Flure und über den Hof zum Häusel tasten will. Schon jetzt fühle ich mich wie ein Gefangener. Als ich das Fenster aufmache, um das Pottschamperl zu leeren, schlägt mir Luft entgegen wie von tausend Nadeln. Die Wolken sind aufgerissen und der aufgeblähte Mond ist von einem Nebelkreis ungesunder Farbe umgeben. Das Mondlicht bringt einen Stein im Hof zum Glänzen, groß wie ein vergrabener Mühlstein. Vertrocknetes Gras des vergangenen Herbstes umrahmt den Findling wie ein Hexenkreis. Der Frost hat die Halme überzuckert. Ein letztes Fuhrwerk der Hochzeitsgäste klappert davon, ein Bauernpaar macht sich zeternd zu Fuß auf den unsicheren Heimweg. Die Stimmen und Räder verklingen und es wird vollends still. Gerade will ich das Fenster schließen, als eine Gestalt über den Hof geht. Die Frau in langem schwarzen Sonntagsstaat mit einem weißen Schleier, der sich um ihre Schultern bauscht, obwohl kein Wind weht. Der Saum ihres Rockes streicht über das gefrorene Gras, und obwohl ich das Geräusch nicht hören kann, spüre ich das Knistern der Halme bis in meine Adern. Eine Braut geht im Trauergewand direkt zu ihrem Grab, heißt es. Ich schließe das Fenster sachte, damit sie nicht zu mir aufblickt, und prüfe, ob der Knauf auch richtig einrastet. Die Kälte dringt durch die Ritzen und mein Atem zeichnet Wolken aus Eis an die Scheibe. Es klopft an der Tür. Die Magd steht draußen und drückt mir ein Tablett mit meiner Brotzeit in die Hand. Bevor ich mich bedanken kann, hat sie sich abermals bekreuzigt und läuft mit der Schürze vor den Mund geschlagen den Gang hinunter, als sei ich ein Ungeheuer. Das Essen besteht aus ein paar Scheiben Brot, Sülze und einer kleinen Flasche Wein, die ich mir heraufbestellt habe, weil das Bier ein ungutes Gefühl in meinem Bauch hinterlassen hat. Die Speise stelle ich unberührt auf den Nachttisch. Der Wein ist aus Beeren gekeltert, aber stark und nahrhaft. Ich trinke ihn wie ein Verdurstender und spüre sofort den trügerischen Schwall Wärme im Blut. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich keine anderen Türen mehr gehört habe. Ich bin ganz allein auf diesem Stockwerk, in meiner Kammer am Ende des Gangs. Einen zweiten Ausgang gibt es nicht. Bevor ich mich ins Bett lege, sperre ich die Tür zu und rücke die Kommode vor den Türknauf. Ich habe die Räubergeschichten meines Tischnachbarn nicht geglaubt, doch jetzt in der Mitte der Nacht meine ich, seine atemlose Stimme zu hören. Ich hole das Köfferchen aus Intarsienholz aus dem Bündel und lege es auf den Nachttisch. Der Schlüssel hängt an einem Band um meinen Hals. Die Metallbeschläge schnappen mit einem Klicken auf, der Geruch von Öl und Rauch schlägt mir entgegen. In ihrem Bett aus rotem Samt ruht die Duellpistole. Nur einmal abgefeuert, der einzige und vielleicht letzte Fehler meines Lebens. Bevor ich mich hinlege, vergewissere ich mich, dass die Pistole geladen ist und in Reichweite meiner Hand liegt. Obwohl meine Füße vom Ritt und der Kälte brennen, lege ich mich mit Stiefeln ins Bett. Wenn ich nachts Hufgeklapper höre, muss ich bereit sein, überstürzt aufzubrechen. Immer wieder höre ich in meinem Kopf Hufeisen auf dem Kies, das verhaltene Schnauben der Pferde und das Rasseln des Geschirrs, die Räder eines schwarzen Wagens, die über die Steine knirschen, und immer wieder muss ich mich zurückrufen in die reale Stille. Die Worte des jungen Mannes kommen mir wieder in den Sinn, seine Schauergeschichte. Eine Mörderhöhle. Ob er geahnt hat, dass die Wirklichkeit viel mehr Grauen bereithält als seine Moritat? Jedes Knacken und Knistern des Holzbodens lässt mich aufschrecken und in Richtung meiner Pistole greifen. Vor Erschöpfung muss ich doch eingeschlafen sein. Die Trugbilder meiner Fantasie gehen nahtlos in Träume über. Ein dünner Faden Blut, der sich über den Boden ausbreitet. Das Rasseln von Pferdegeschirr vor einem schwarzen Wagen. Das Messer des Wirts, das immer wieder über den groben Stoff seiner Schürze fährt. Eine schwarze Braut mit weißen Schleier über dem Gesicht. Sie steht an meinem Bett, starr wie eine Puppe, und hebt langsam das Tuch. Darunter ist kein Gesicht, nur die toten Tuscheaugen meiner Geliebten. Mein rasendes Herz weckt mich, die Hitze des Blutes rauscht in meinen Adern. Ich bin davon erwacht, dass jemand an meinem Bett steht. Die Kerze ist abgebrannt und der Schemen am Fußende ist dunkler als dunkel. Ich sollte nach der Pistole greifen, mich aufsetzen, rufen, doch ich bleibe liegen wie ein Toter und kneife die Augen zu. Als würde mir das etwas nützen, wenn mich jemand im Schlaf erschlagen wollte. Die Angst legt ihre kalte Hand in mein Genick und ich bilde mir ein Atmen zu hören, aber vielleicht ist das auch nur so real wie das Hufgeklapper der Gendarmerie. Nach einer halben Ewigkeit bringe ich es doch über mich, die Augen aufzumachen. Die Schemen der Möbel heben sich deutlich ab im Kerzenschein. Der Docht ist fast niedergebrannt, nur ein schwacher Widerschein flackert an der Wand des Zimmers. Die Kerze hat die ganze Zeit gebrannt. Die Kammer ist leer, ich bin allein. Noch ein Albtraum, noch ein Trugbild. Mein Mantel und die Decke sind zu Boden gefallen, ich liege zusammengerollt am Betthaupt, die Pistole in der Hand, ohne Erinnerung daran, nach ihr gegriffen zu haben. Nur gut, dass ich mir im Schlaf nicht selbst ins Bein geschossen habe. Ich höre nichts außer meinem eigenen keuchenden Atem, der mir fremd ist. Erst dann sehe ich die Kommode. Das Kastel, das ich vor die Tür geschoben habe, steht mitten im Zimmer. Auf den staubigen Dielen sind Schleifspuren, als habe jemand die Türe mit Kraft aufgedrückt und das Möbelstück weggeschoben. Die Türe steht halb offen und Dunkelheit strömt ins Zimmer. Mit einem Satz springe ich auf und schlage sie zu, drehe den Schlüssel zweimal herum. Ich habe sie doch vorhin schon zugesperrt, oder? Ich habe doch mehrmals am Knauf gerüttelt. Am Schloss ist keine Spur von Gewalt zu sehen. Bin ich schlafgewandelt? Oder hat sich wirklich jemand Zugang zu meinem Zimmer verschafft? Und wo ist er jetzt? Draußen oder drinnen? Aufs Bett gekauert, ziele ich mit der Duellpistole sinnlos in die Dunkelheit. Wenn es sein muss, werde ich die ganze Nacht hier sitzen und auf den Eindringling warten. In der Morgendämmerung muss ich fort sein. Ich hätte sowieso nicht gewusst, welches Erbstück ich noch versetzen sollte, um den Wirt zu bezahlen. Die Pistole wäre die letzte Habseligkeit gewesen, die ich ihm hätte bieten können. Der restliche Talg der Kerze ist bald aufgebraucht und der Mond hat sich vom Fenster abgewandt, als habe er mich aus Enttäuschung verlassen. Das Fenstervieck ist nur eine andere Ahnung von Schwarz. Wenn sie mich einholen, werden sie von hinten über die Felder kommen. Sie werden leise mit dem Wirt verhandeln, der sie im Nachtrock und mit verhangener Laterne empfängt, ohne das Gesinde zu wecken. Sie werden ohne Getrampel und klirrende Sporen die Gänge durchstreifen, still wie Gespenster, bis sie vor meinem Bett stehen und es kein Entkommen mehr gibt vor dem schwarzen Wagen ohne Fenster, in dem sie mich fortfahren werden. Bis zum Tag meines Todes werde ich kein Tageslicht mehr sehen. Die Scharfrichter werden keine Tortur brauchen, damit ich ein Geständnis ablege. Ich war schon immer ein Feigling. Bei mir wird die Terizio schon reichen, wenn sie ihre Schrauben und Zangen zeigen. Der Galgen wird mir vorkommen wie eine Erlösung. Mit zitternden Händen, als kämpften sie gegen einen unsichtbaren Gegner, drehe ich den Lauf der Pistole zu mir. Ich umschließe ihn mit den Lippen, er schmeckt nach Rauch, Ruß und Tod. Es wäre so einfach, mir das alles zu ersparen. Der ehrlose Tod eines erbärmlichen Mörders. Sie werden mich sowieso vor der Friedhofsmauer verscharren. Ich werd's nicht mehr spüren. Nichts mehr spüren. Nur ein kleiner Druck des Fingers, dann wäre alles vorbei. Meine Hand gehorcht nicht. Tränen und Spucke laufen mir das Kinn hinunter. Ein würgender Schluchzer entfährt mir, so laut, dass man ihn in allen Zimmern hören muss. Die Hand meines Vaters, ein Feigling, der Rohrstock des Hauslehrers, ein Feigling, die Rute des Pfarrers, ein Feigling. Sie alle haben recht. Nicht mal meinen Tod kann ich zu Ende bringen. Meine Hände zittern so stark, dass mir der Lauf gegen die Zähne schlägt. Ich kann es nicht. Es ist vorbei. Ich lasse die Pistole sinken und weiß, dass ich nie wieder den Mut aufbringen werde, und weine vor namenloser Angst wie ein Kind. Mein Zeitgefühl ist fort. Ich weiß nicht, wie lange ich in der Dunkelheit meiner Kammer liege, bis mich die Erschöpfung in einen unruhigen Schlaf reißt, von dem ich immer wieder aufschrecke. Noch immer will es vor dem Fenster nicht dämmern. Ein menschliches Geräusch reißt mich aus meiner Erschöpfung. Ich hebe den Kopf und lausche in die Dunkelheit. Da ist es wieder. Ein Seufzer, wie von einem großen Schmerz. Also bin ich doch nicht der Einzige auf dem Flur. Der unglückliche Reisende ist ganz in meiner Nähe einquartiert, auch er findet keinen Schlaf. Eine Welle der Erleichterung flutet durch meinen Körper. Ich bin nicht allein, und mein Gehirn funktioniert mit einem Mal wieder klar und scharf wie eine Klinge. Dem Wirt habe ich nicht meinen richtigen Namen genannt. In einer Kammer auf diesem Flur liegt ein Jüngling in meinem Alter und von meiner Gestalt. Er hat einen Namen, der nicht meiner ist, hat sich über die Felder hierher verirrt, ohne dass jemand weiß, wo er steckt, und da draußen wartet niemand auf ihn. Hier ist die kalte Herberge. In diesem Haus verschwinden Menschen. Die Pistole liegt auf dem Kissen, rußschwarz und bösartig. Ich wickle sie in den Stoff des Bündels, um ihren Schall zu dämpfen, und taste nach dem Licht. Der Rest der Kerze ist nur noch eine blaue Lebensflamme über einem Häufchen Talg. Lange wird sie nicht mehr reichen. Ich muss die Kommode wegschieben und schaffe es kaum, die Kraft ist mir aus dem Körper geflossen. Mit unsicheren Schritten gehe ich den Flur hinunter, all die Türen, all das Warten auf Gäste, die nie gekommen sind. Nirgends brennt Licht, außer unter der letzten Tür. Ein fahler Schein schimmert durch, wie der Mond, der sich auf dem vergrabenen Stein spiegelt. Doch es ist nur eine Sinnestäuschung. Als ich an der Tür schiebe, öffnet sie sich einen Spalt und dahinter ist es dunkel. Nach ein paar Fingerbreit stößt das Holz an einen Widerstand. Ich drücke fester und etwas Schweres scharrt über die Dielen. Ich muss mich mit der Schulter dagegen lehnen, um sie ganz aufzuschieben. Sachte lasse ich den Schein der Kerze über das Bett fallen, wo sich die Figur meines Gefährten dunkel abzeichnet. Wie auch ich hat er sich mit seinem Mantel zugedeckt. Wie schmal sein junger Körper aussieht, wie zierlich, wie einfach es sein wird, sein Leben zu löschen. Fester umklammere ich den Lauf der Pistole, trotz der Kälte rutschen meine Finger auf dem Metall vor Schweiß. Mit angehaltenem Atem beuge ich mich über ihn. Mein Reisegefährte schlägt die Augen auf, als habe er nie geschlafen, und schaut mich ohne Überraschung an. Die Erkenntnis trifft mich, als zöge jemand eine geruste Scherbe von meinen Augen weg. Sein Gesicht ist mir vertraut. Mein eigenes Antlitz blickt mir von den Kissen entgegen. Es hat nie einen zweiten Reiter gegeben, nie einen zweiten Gast im Haus. Deshalb hat die Magd sich bei meinem Anblick bekreuzigt. Weil ich den ganzen Abend mit mir selbst gesprochen habe, wie jemand, der vom Wahnsinn ergriffen worden ist. Ich bin vor etwas geflüchtet, das entsetzlicher ist als die Gendarmerie. Nun hat es mich eingeholt. Mein Ebenbild auf dem Bett schaut mir mit seinem dunklen Blick in die Augen, bis tief in meine Seele hinein, bis der Schmerz kaum mehr zu ertragen ist. Ich ziele mit der Pistole in sein Gesicht. Ein Laut entfährt ihm, halb Schmerz, halb Erlösung. Unter der Haut seines Halses pocht die Halsschlagader, schnell wie ein Flügelschlag. Er greift nach dem Lauf, presst ihn sich gegen die Stirn, und sein Blick ist ein stummes Flehen. Ich drücke den Abzug. Kein Schmerz, nur eine dumpfe Erschütterung. Ich sehe mich selbst auf dem Bett liegen. Ein weißes Gesicht mit einem Punkt zwischen den Augen, dem Blick staunend zur Zimmerdecke gerichtet, während sich die Laken um meinen Kopf dunkel färben. Das Letzte, was ich höre, ist die Erinnerung an Worte unten in der Schankstube, die sich wie ein Rauchfaden durch das verlöschende Licht winden und immer leiser werden. Das letzte Wirtshaus am Ende der Straße. Danach kommt nichts mehr. Die Geschichte um den unglücklichen Reisenden ist zwar frei erfunden, die kalte Herberge hat es aber seit dem 17. Jahrhundert wirklich gegeben. Ihr Spottname stammt vom Status als einfaches Wirtshaus, in dem man kalte Brotzeiten bekommt. Dem Gasthof, der durch die Verlegung der Landstraße über die Jahrzehnte arg in Abschleif gekommen war, sagte man bald nach, dass die Wirtsleute in ihrer Not wohlhabende Reisende überfielen. Auch der Bericht des Augsburger Viehhändlers und dem C in der Suppe ist überliefert, seine Räubergeschichte konnte aber niemals belegt werden. Trotz all der üblen Nachrede überlebten in der heruntergekommenen Tafernwirtschaft wechselnde Wirtsleute bis ins 19. Jahrhundert. Dann aber machte die Eisenbahn ihr den Garaus, die Fuhrleute verschwanden von den Straßen und nur noch der Ortsname Neuherberg erinnert an die kalte Herberge. 7. Monsieur Robespierre von Uwe Gardein, gelesen von Sebastian Feicht. Die Kirche St. Salvator, gleich neben dem Kloster der Theatinermönche gelegen, wurde im Jahr 1494 als Friedhofskirche geweiht. Durch ihr Seitenportal wurden die Toten zu Grabe getragen. Es war ein Friedhof, auf dem nebensächlich Andersgläubige, Ehebrecher und Hingerichtete verscharrt werden durften. Die Gräber der Geächteten machten den Friedhof für die Münchner zu einem besonders gefürchteten Ort, an dem man die Verstorbenen schmatzen hören konnte und der nur ungern betreten wurde. Gefährdet waren in erster Linie Menschen, die sich dort häufig und besonders lange aufhielten. In der Finsternis schlichen Untote umher und böse Geister warteten auf ihre Opfer. Auch wenn es den Friedhof schon lange nicht mehr gibt, ist es dort zur Nacht immer noch beklemmend, wenn man eine gewisse Sensibilität besitzt. Nichts ist für unerklärbare Phänomene so sehr geeignet wie der ehemalige Friedhof bei der Salvatorkirche. Der weise Jesus ben Sirach sagte: Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Im August des Jahres 1789 komme ich, Fritz Stemmer, unter einem makellosen weißblauen Himmel endlich wieder in meine Heimatstadt München zurück. Vor fast 3 Jahren war ich aufgebrochen, um in Wien und anderen Städten Europas Papierfabriken aufzusuchen, um zu lernen. Bis dahin hatte ich in der Papierfabrik am Auer Mühlbach gearbeitet und dorthin sollte mich mein Weg zurückführen. Nun mit neuem Wissen angefüllt, hoffe ich auf eine attraktive Anstellung. Ich höre das Angelus läuten am frühen Morgen und weiß daher, dass es 7 Uhr ist. Über die staubige Schwabinger Landstraße komme ich zu Fuß in die Stadt, stehe vor der Kirche St. Cajetan und wische mir den Schmutz von der Kleidung, bevor ich das Gotteshaus betrete. Dieser 7. August ist ein Freitag. Ich warte, bis einige Mönche der Theatiner eingetreten sind, deren Kloster direkt hinter der Kirche liegt. Für mich fügt sich mein Leben zum Guten, denn genau dieser Tag meiner Ankunft ist dem heiligen Cajetan gewidmet, dem Patron Bayerns. Inzwischen bin ich zu einem richtigen Mann gereift, mein Körper ist kräftig geworden und ich fühle mich bereit zu neuen Taten. Aber an meinem ersten Tag in meiner Heimatstadt will ich zunächst dem Herrn für meine wohlbehaltene Rückkehr danken und anschließend das Grab meiner Großmutter Lena besuchen, die mich bis zu ihrem Tod betreut und großgezogen hat. Die Stille im Gebet tut mir gut. Und mit einem Mal sind die Strapazen der Reise verschwunden. Ich schaue hinüber zu der Bank, in der meine Großmutter immer gekniet und gebetet hat. Während meiner Wanderschaft hatte ich häufig große Sehnsucht nach ihrer Güte und hörte immer wieder ihre tröstende Stimme. Dann stehe ich auf, bekreuzige mich und trete hinaus auf die Gasse. Mit schnellen Schritten eile ich nun zur Salvatorkirche, um das Grab meiner Großmutter aufzusuchen. Als ich das Opernhaus erblicke, höre ich aus den offenen Fenstern einen eindringlich zarten Gesang, wie ich ihn noch niemals zuvor gehört habe. Die Stimme berührt mich so sehr, dass ich vor Ehrfurcht stehen bleibe und das Gefühl habe, etwas würde sich in mir verändern. Erst als der Gesang endet, laufe ich weiter. Was ist das? Ein Blitz zuckt vom Himmel, sonst geschieht nichts. Eine Wolke erscheint und entfernt sich wieder. Sie sieht aus wie ein Drache. Bei der Kirche St. Salvator angekommen, sehe ich wieder das Bild, wie die Großmutter mit den Füßen voran von den Totenträgern zum Grabe getragen worden war. Nun will ich zu ihr eilen und erzählen, was ich in den letzten Jahren getan und erlebt habe. Ich weiß, dass die Großmutter mich als erstes fragen wird, ob ich auch immer brav gebeichtet habe. Doch dann geschieht etwas, das mein Leben zutiefst erschüttert. Die Großmutter ist verschwunden. Doch nicht nur ihr Grab, der gesamte Friedhof existiert nicht mehr. Ich muss feststellen, dass auch die Gräber des Hofbaumeisters François de Cuvilliers, des Malers Hans Mielich und von Maximilien de Robespierre nicht mehr vorhanden sind. Robespierre. Diesen Namen hatte ich in Frankreich gehört, als ich bei Lyon eine Seidenfabrik aufgesucht hatte. München hatte das Schwabinger Tor abgerissen, die Stadtmauer geschliffen und die Stadt entblößt. Aber einen ganzen Friedhof verschwinden zu lassen, das durfte nicht sein. Ich werde nicht die Schlafstelle bei meinem Freund Ulrich Laug aufsuchen, sondern hier bleiben, direkt beim Venediger Haus in der Salvatorgasse. Ulrich war mein Freund aus unbeschwerten Kindertagen, in denen wir beim Maria-Hilf-Platz während der Sommerhitze mutig in das kalte Wasser des Auer Mühlbachs gehüpft waren. Das Vergnügen endete, wenn die Großmutter schien, weil sie befürchtete, ich könnte ertrinken, so wie es mit meinem Vater geschehen ist, der Isarflößer gewesen war. Wo ist meine tote Großmutter? Irritiert und verwirrt schaue ich mich um und laufe zur abgerissenen Stadtmauer hinüber. Das kann es nicht geben, sage ich leise. Ich setze mich auf einen Mauerrest und starre auf das leere Feld. In diesem Moment, bevor ich einen normalen Gedanken fassen kann, berührt mich eine Stille, wie ich es noch nie erlebt habe. Auf meiner langen Reise hatte ich mich häufig gefragt, ob es da noch etwas anderes gibt als die Strapazen der Wanderschaft und die schwere Arbeit in der Papierfabrik. Ich bin nach dem Tod der Großmutter weggegangen, und sie war es, die mir immer wieder Trost gespendet hatte, wenn ich einsam in einer fremden Stadt war und mit niemandem reden konnte, weil ich die Sprache nicht verstand und in meiner Einsamkeit fast den Verstand verlor. Ich laufe umher und komme erst an der Kirchenmauer von St. Salvator wieder zu mir. Wenn ich etwas über den verschwundenen Friedhof erfahren will, muss ich zum Rathaus gehen, denke ich. Nur ein paar Schritte, und ich gehe von der Salvatorgasse durch den Kühbogen zur Theatinerstraße. Ich muss wissen, wo die Großmutter geblieben ist, also werde ich mich erkundigen. Doch zunächst verharre ich vor der Mariensäule und spreche ein kurzes Gebet. Ich öffne die Augen und schaue auf die Skulptur des Drachens, der mit einem Speer in der Hand eines bewährten Engels getötet wird. Ich weiß, dass die Inschrift lautet, den Drachen sollst du zertreten. Beim Marktplatz am Rathaus stehen Frauen mit ihren Körben, jedoch keinen Ratsherren. Die Wache lässt mich nicht eintreten und gibt mir keine Auskunft. Niemand scheint sich für mein Anliegen zu interessieren. Aber statt einer Empörung oder von Zorn und Wut geschüttelt, spüre ich in mir eine Ruhe, die ich nicht kenne. Am Markt beim Rathaus werden zwei Strauchdiebe gefesselt durch die johlende Menge getrieben und auf einen Wagen geworfen. Ich weiche diesem unerfreulichen Schauspiel aus und entferne mich in Richtung der Salvatorkirche. Da ist kein unkeuscher Traum in mir, als das Weib mit goldenen Armreifen und blutroten Lippen direkt vor mir steht und mich lockt. Aber mich kann der Teufel nicht verleiten und verführen. Ich stoße das Frauenzimmer von mir und schreite eilig davon. Ich laufe hinüber zur Frauenkirche, umkreise das Gotteshaus und bleibe vor einer alten Frau stehen, die vollkommen schwarz gekleidet am Boden liegt. Ohne eine Frage gestellt zu haben, bekomme ich eine Antwort. Kurfürst Karl Theodor hat bestimmt, dass alle Friedhöfe aus der Stadt entfernt werden müssen, sagt die Alte. Er hat das Andenken an meine Großmutter Lena geschändet, denke ich. Das Geheimnis der Toten sind ihre Seelen, höre ich die alte Frau hinter mir sagen. Bei der nächsten Gasse treffe ich zufällig meinen Freund Ulrich Laug, mit dem ich aufgeregt über das verschwundene Grab der Großmutter spreche. Er kennt mich zunächst nicht und schüttelt den Kopf. Dann betrachtet er meine starken Arme und den kräftigen Körper, bevor er mich an der Stimme identifiziert. Er schimpft mich einen dummen Menschen, der sich nur vor der Arbeit in der Papiermühle drücken will, weil ich nicht mit ihm gehen will.